Im ersten Teil, vor 14 Tagen, hörten Sie Tondokumente aus der Zeit vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg. Heute nun Dokumente vom 8. Mai 1945 bis zum 8. Mai 1985. Keine detaillierte Geschichtsschreibung, sondern Momentaufnahmen. Ein Geschichtspanorama, mit dem sich vorstellen die SWF2-Sendereihen Welt von heute, die jeden Mittwoch von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr ausgestrahlt wird, und Sonntagnachmittag, jeden Sonntag von 17 bis 18 Uhr, mit den vom 1. bis zum 4. Sonntag sich abwechselnden Reihen Zeitgenossen, Städte und Landschaften, das politische Buch und das Zeitgespräch. Sendereihen, die hauptsächlich zeitgeschichtliche, kulturhistorische und gesellschaftspolitische Sendungen im Programm haben. Das Hörpanorama Geschichte besteht somit aus Ausschnitten aus Sendungen, die in den vergangenen Jahren in diesen Sendereihen ausgestrahlt worden sind. Originaltondokumentationen, Essays, politische Buchrezensionen, Zeitgenossen und Zeitgespräche. Eine Geschichte zum Zuhören. Hörpanorama Geschichte Teil 2. Vom 8. Mai 1945 bis zum 8. Mai 1985. Ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est absolument du délire qui prend aujourd'hui la foule de Paris. Le général de Gaulle vient de terminer son discours, les hymnes nationaux viennent de retentir à la TSF. 8. Mai 1945. Auf den Champs-Élysées in Paris feiern die Franzosen das Ende des Zweiten Weltkriegs, die deutsche Kapitulation. Zur gleichen Zeit überträgt die BBC für England die Verkündung der deutschen Kapitulation auf dem Lüneburger Marktplatz. Hallo BBC, this is V-Day in Germany. And here in the old town of Lüneburg, we're standing in the main square where the Germans have assembled. They've been told to assemble by loudspeaker to listen to an important announcement at 4 o'clock this afternoon. And now they stand before the old town hall in a docile crowd. And the hot May sun, a victory sun if there ever was one, is blazing down on us. It's 4 o'clock, and in a moment the senior officers of the Allied military government, accompanied by the Landrat and the Burgomeister and other German officials, will come out onto the balcony and stand before the microphone. An die Einwohner von Lüneburg. Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert. Diese bedingungslose Kapitulation wurde für das deutsche Oberkommando durch Feldmarschall Jodl am 7. Mai 1945 um 2.41 Uhr morgens in Reims, Frankreich unterzeichnet. Die Bedingungen sind wie folgt. 1. Wir, die Unterzeichneten, welche im Auftrage des deutschen Oberkommandos handeln, kapitulieren hiermit dem Oberbefehlshaber der alliierten Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem russischen Oberkommando mit allen unseren Streitkräften zu Land, zur See und in der Luft, welche bis zu diesem Datum unter deutschem Befehl stehen. And as the announcement is made, the Germans stand listening to it silently, not a comment, not a movement among the crowd. Unter deutschem Befehl geben, alle Operationen um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit besetzten Stellungen zu bleiben. Nazi-Deutschland ist im Untergang geweiht. So hatte es im Abschlusskommuniqué der Jalta-Konferenz im Februar 1945 geheißen, auf der sich Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin auf eine Neuordnung Deutschlands nach dem Kriege geeinigt hatten. Auf die bedingungslose Kapitulation Deutschlands, auf die Einteilung in Besatzungszonen, auf die Zerschlagung der Rüstungsindustrie, auf die Entmilitarisierung und auf die Entnazifizierung. Es ist unsere unbeugsame Absicht, hatten Churchill, Roosevelt und Stalin auf Jalta beschlossen, den deutschen Militarismus und Nazismus zu vernichten und die Garantie dafür zu schaffen, dass Deutschland nie wieder in der Lage sein wird, den Weltfrieden zu brechen. Beschlüsse, die dann mit dem Potsdamer Abkommen vom Juli-August 1945 bekräftigt worden sind. Zur gleichen Zeit hatte man mit dem Londoner Abkommen die Schaffung eines internationalen Militärtribunals vereinbart in Nürnberg, vor dem den Nazi-Größen, die man hatte fassen können, der Prozess gemacht wurde. 12 Todesstrafen verhängte das Nürnberger Militärgericht im Hauptkriegsverbrecherprozess, in dem sich unter anderem Göring, Kaltenbrunner, Speer, von Schirach, Schacht, Jodl, Keitel und Dönitz zu verantworten hatten. Am 1. Oktober 1946 wurden die Urteile verkündet. Es hat im Augenblick alles Platz genommen. Wir wollen unsere ganze Aufmerksamkeit jetzt darauf konzentrieren, was im Saal vorgeht. Der Saal ist, wie Sie sich denken können, voller als jemals zuvor und es ist eine ungeheure Spannung in der Atmosphäre. Jetzt erheben sich alle. Der Gerichtshof tritt ein. Schildere bitte die Richter. Ja, erst kommen die beiden Franzosen mit ihren weißen Plastrons und Umhängen. Dann kommt Mr. Parker, der Amerikaner, Justice Biddle und Lawrence. Lord Justice Lawrence und die Russen. Jetzt haben sie sich hingesetzt. Wir werden also gleich einen der Angeklagten, als ersten natürlich Göring, hereingeführt sehen. Wir wollen uns bemühen, das möglichst gut von der Radiobox hier aus zu sehen. Alles dreht sich um und wartet, wo Göring hereinkommen wird. Can you hear now? Es wird vermutlich, er wird vermutlich gleich in die Anklagebank eintreten. Jetzt scheint Göring zu kommen. Ja, wir sehen eine der Wachen eintreten. Ein Augenblick wirklich der allergrößten Spannung. Die ganzen Gesichter in dem Saal, es sind schätzungsweise an 1000 Menschen, die hier sitzen, ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber alles ist gegen diese Anklagebank gekehrt und wartet gespannt. Wir können Göring im Augenblick nicht von hier sehen, aber er wird sofort nach vorne treten. On which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Göring ist zum Tod durch Strang verurteilt worden. Ich war Ankläger in einer Epoche, aber die Epoche als solche klage ich gar nicht unbedingt an. Oder man muss jede Epoche anklagen. Wo gibt's nicht Verbrechertum von oben bis unten? Das ist keine neue Sache. So Robert M. W. Kempner, der 1933 nach der Machtübernahme von Göring aus dem preußischen Innenministerium entlassen worden war, sich ins amerikanische Exil hatte retten können und in Nürnberg für die US-Anklage stellvertretender Hauptankläger war. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden, das waren die drei Komplexe, die in Nürnberg zur Verhandlung standen. Komplexe angesichts derer der gelegentlich gegen Nürnberg erhobene Vorwurf der Siegerjustiz paradox erscheint. Robert M. W. Kempner. Jede Justiz ist Siegerjustiz. Die Justiz, die Richter und so weiter leben und arbeiten nach den Gesetzen einer herrschenden Klasse. Wenn die Ansichten des betreffenden Staates dahin gehen, dass Diebstahl nicht strafbar ist, da können Richter keinen Dieb verurteilen. Stellen Sie sich vor, all die deutschen Gerichtsverfahren während der Besatzung in Frankreich, in Polen, in Oberschlesien. Ja, das waren eben die Sieger, die da geurteilt, die sogenannten Sieger. Im Übrigen, was heißt Sieger? Der Ausdruck Sieger wird sehr vielfach verwandt, ohne dass man sich überlegt. Das waren ja die 4 Amerikaner, Engländer, Franzosen und Russen, waren die Vertreter von 29 anderen alliierter Staaten, die gewissermaßen vorgeschickt wurden, weil ja dann nicht 29 sitzen konnten. Und unter diesen 29 waren wirklich nicht alle Sieger. Hat England gesiegt? Hat Polen gesiegt? Hat Ungarn gesiegt? Haben die Holländer gesiegt? Sie sind dann späteren Jahren in der Bundesrepublik immer wieder als Nebenkläger bei Nazi-Prozessen aufgetreten. Wie beurteilen Sie die Bewältigung der deutschen Justiz dieser Nazi-Prozesse? Was für Fehler sind da gemacht worden? Zunächst ist ein Fehler gemacht worden. Die Haupttäter sind bis Mitte 1955 begnadigt worden. Da brach das Gnadenfieber aus. Die politische Situation spielte dabei eine Rolle. Kalte Krieg. Und Menschen hatten plötzlich die merkwürdige Idee, wenn man Deutschland in dieser Situation an der Seite haben wollte, das ginge nur, wenn man Verbrecher entlässt aus dem Gefängnis. Das ist doch eine ganz fantastische Idee. Bloß weil 15 Generale in der Eifel in einem Kloster zusammen waren und ein Gutachten an Adenauer abgegeben haben. Es gibt keine deutsche Wiederaufrüstung, solange noch da einer sitzt von den unseren Leuten. Und Adenauer reichte das mit Recht weiter an die Alliierten, an Hochkommissar McCloy. Und es kommt allmählich die Entlassung dieser Leute zustande. Ich erzähle das deshalb. Nun sitzt da der deutsche Richter mit seinem schlechten Apparat, mit der schlechten Strafprozessordnung. Und da kommen die Unterlinge und erzählen ihre Story. Und da kommt als Entlastungszeuge in voller Freiheit der frühere, ganz egal wer es ist, der frühere Nazi-Zar von Ungarn, der 20 Jahre Nürnberg gekriegt hat. Und entlastet die, da muss auch der gerechteste Richter plötzlich, das steht nirgends im Urteil, das steht in seinem Gehirn, was ist denn eigentlich hier los, was soll ich denn machen mit dem kleinen Mann und mit der völlig veralteten Strafprozessordnung, wo durch Befangenheitsanträge blockiert wird. Die blockiert wird vor allen Dingen durch Ärzte. Da bekommt einer nach dem anderen Attest. Ich sage nicht, dass das Attest falsch ist. Es mag richtig sein. Aber es gibt auch andere Ärzte, die sagen, so eine Verhandlung kann er machen. Die Länge der Verfahren, viel zu lang. Immer neue Beweisanträge und so weiter. Und so sind diese Prozesse. Viele dieser Prozesse sind unbefriedigend, vor allen Dingen wegen der Milde der Strafen. Ebenso wenig entschlossen, wie man gegen Nazi-Verbrecher Prozesse anstrengte, ebenso wenig konsequent säuberte man in den ersten Nachkriegsjahren die deutsche Verwaltung, die Polizei, die Richterschaft. Die von den Alliierten beschlossene Entnazifizierung, deren bürokratische Ausführung man den Deutschen selbst überließ, führte eher zur Verweigerung, sich Schuld einzugestehen. Eine ernsthafte Bewältigung, Aufarbeitung der Vergangenheit scheiterte jedenfalls. Von Ansätzen abgesehen, wie der Stuttgarter Schulderklärung der Evangelischen Kirche in Deutschland am 18. 19. Oktober 1945, die dann freilich innerhalb der Kirche leidenschaftlich umstritten war. Auch sozialistische Hoffnungen auf einen Neuanfang erwiesen sich alsbald als Illusionen. Walter Dirks und Eugen Kogon, die Gründer der Frankfurter Hefte, hatten mit Hilfe der CDU, die sie in Frankfurt mitbegründet hatten, einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung im Auge. Ausschnitte aus Zeitgenossengesprächen mit beiden. Zunächst Walter Dirks, dann Eugen Kogon. Wir haben ja nun Weimar erlebt und dachten, wir werden es jetzt besser machen müssen als Weimar. Wir dürfen uns nicht mit formaler Demokratie beschränken. Wir dürfen nicht den Fehler machen, den Ebert und Scheidemann gemacht haben, als Noske die Reichswehr übergaben und als sich den Offizieren der Reichswehr übergaben und ähnliche Dinge. Vor allen Dingen aber war er die Meinung, die Kapitalisten sind abgezogen. Sie waren ja abgezogen. Sie waren ja als hohe Wirtschaftsführer im Faschist oder sie steckten in der Alpenfestung in ihren Yachthäusern, hielten sich verborgen. Und der ganze Aufbau der Betriebe im Jahre 45, 46, soweit er da schon stattfand, ging ja ohne Rücksicht auf die Kapitalisten, ohne Rücksicht auf Gewinnmaximierung, auf die Titel, die da irgendwo in den Schränken lagen, sondern wurden vom mittleren Management, von den Ingenieuren, von den Abteilungsleitern, von den Gewerkschaften und von den Besatzungsbehörden gemacht, Krupp etwa. Und unsere Vorstellung war damals, dass schon dadurch der Kapitalismus in Deutschland ausgespielt habe, dass man ihn gar nicht beseitigen brauche, dass er nicht mehr da sei. Und dass man die neue Wirtschaft gleich im Anbeginn sozialistisch aufbauen könne. Sie haben dann in Frankfurt die CDU aber mitbegründet. Ja, nachdem ich zunächst den Versuch gemacht habe, eine sozialistische Einheitspartei zu gründen. Ich kann Ihnen da meinen Aufruf, meine 12 Punkte zeigen. Im Mai, 23. Mai 1945, habe ich also die mir bekannten Antifaschisten zusammengerufen und habe ihnen gesagt, jetzt ist doch eben der alte Gegensatz zwischen den beiden Arbeiterrichtungen und die alte Entfremdung zwischen den Christen und den Arbeitern überwindbar, und jetzt müssen wir eine Einheitsfront bilden, und habe darüber einen Programmentwurf gemacht. Und es war ein sehr erschütterndes Erlebnis für mich zu merken, dass die Restauration aufzog. Die erste Restauration, die mir begegnete, war die der KP, und die zweite war die der SPD. Nichts dazugelernt und genau da anknüpfen, wo man 33 aufgehört hatte. Und für uns war die CDU, nachdem mit der SPD und der KP nicht als Trägern der Erneuerung zu rechnen war, sondern nur mit wichtigen Parteien in Deutschland, war die CDU die Partei des umwegigen Sozialismus, der Versuch, über die Mobilisierung des christlichen sozialen Gewissens Schichten, die keinen unmittelbaren Interessenzugang zur sozialistischen Vorstellung hatten, wie eben Kleinbürger, Mittelbürger, Bauern, auf einem Umweg dahin zu bringen, auf den die Arbeiter auf eine natürliche Weise in der Formulierung ihrer Arbeitnehmerinteressen zu bringen wären. Wir haben uns das dann als ein Gebilde von drei Parteien, Kommunisten, Sozialdemokraten und CDU, vorgestellt. Und die CDU ist eine eindeutig sozialistische Partei. Das hat sich ja dann noch geäußert, obschon es in meisten Fällen dann doch mal mehr eine sozialistische Mode war, wenn es in die Parteiprogramme in die Gründungsprogramme der CDU in Köln und Düsseldorf und anderswo hineingeschrieben war. Das war uns im Ahlener-Programm 47. Sogar im Ahlener-Programm noch. Bei uns war das in Frankfurt, und wohl nur in Frankfurt, vielleicht noch mit Ausnahme von Berlin, Kaiser, hatte das mehr zu bedeuten, steckte da mehr dahinter. Und dann haben wir uns auch sehr rasch davon distanziert, also wir, heißt Eugen Kogan und ich. Wir haben uns eigentlich schon im Spätherbst 1945 dazu, mindestens zunächst beruflich dazu entschlossen, nicht in die Partei zu gehen und da Karriere zu machen oder Einfluss zu gewinnen in Hessen, sondern alle Kraft auf den Journalismus der Frankfurter Hefte zu konzentrieren. Was meinten wir? Wir meinten, dass Protestanten und Katholiken gemeinsam in das Feld der Politik gehen und nun eine neue Gesellschaft zustande bringen. Eine Gesellschaft der Solidarität in der Not. Nicht wahr? Jetzt helfen wir alle zusammen gegenüber den 10 Millionen Flüchtlingen. Jetzt wird ein neuer Geist in Deutschland einkehren. Jetzt ist vorbei mit dem Nationalsozialismus. Wir haben alle gelernt, wir wollen eine andere Gesellschaft. Was wir wollten, waren Sozialgemeinschaften, öffentlich-rechtliche Körperschaften, die bestimmte Grundindustrien, Grundunternehmen einfach verwalteten. Wir hätten eine neue freiheitliche Form des Sozialismus eingeführt. Sie wollten eine Marktplanwirtschaft des Sozialismus? Ja, nur wenn Sie wollen, das planende Element mit drinnen, nicht? Jedenfalls mit kontrollieren. Und mit Verantwortlichkeit, immer ist das Solidaritätsprinzip maßgebend, mit verantwortlich für alles. Mit stark genossenschaftlichem Akzent. Sehr genossenschaftlich. Und die Bevölkerung, die Gewerkschaften und alle anderen und die Verbraucher, die Vertreterschaft, die Vertreter der Verbraucherschaft, hätten sich um diese Dinge ja mitgekümmert, weil es ihre eigene Sache war. Ne? Das ist ja nichts dergleichens geschehen. Und worauf führen Sie es zurück, dass Ihre Vorstellungen letzten Endes sich nicht verwirklichen ließen? Ja, also zuerst einmal diese unglückselige Entnazifizierung. Alle sind irgendwie bestraft worden, oder fast alle, nicht wahr? Und die brauchte man genau dann 14 Tage später als Wähler. Ne? Die Amerikaner wollten ja ursprünglich hier 2 Jahre lang keine Parteien. Aber die Sowjets sind doch vorangegangen. Darauf konnten die im Westen nicht zurück und haben gesagt, das müssen wir auch. Also haben sie dieselben Leute, die sie gerade bestraft haben, mussten sie um betteln, nicht mal, dass sie sozialdemokratisch oder CDU oder was weiß ich wählen, nicht? Oder FDP, es gibt ja noch eine Reihe von Parteien. Das ist pervers. Das war auch pervers. Das führte zu nichts. Und zweitens, da sie die Apparate gesäubert hat, mussten sie die Leute wieder reinnehmen. Also in die Exekutive, in die Polizei, nicht? Weil sogar SS-Leute haben sie in die Polizei mit hereingenommen, damals. Besonders in Nordrhein-Westfalen. Und so ging das weiter, die Lehrerschaft, die Beamten, und bis zu Herrn Klopke. Das heißt, der Geburtsfehler der Demokratie ist damals schon veranlasst worden, den wir nie mehr losgebracht haben. Das ist nicht mehr rauszukriegen. Und dann haben sie in der Währungsreform die Amerikaner rein kapitalistisch verfügt. Jeder bekam 40 Mark, ne? Und die einen riesen Sachbesitz hatten, behielten ihn. Und damit war natürlich der Grund gelegt für den alten Kapitalismus, dass die wiederkommen konnten. Die Währungsreform wird unsere Lebensmöglichkeiten nicht beengen und erschweren, sondern sie wird uns alle umgekehrt in der Überzeugung festigen, dass ein fleißiges Volk in harter Arbeit trotz aller Widrigkeiten bestehen, gesunden und auch wieder zu neuer Wohlfahrt kommen kann, aber dass auch kein anderer Weg zu diesem Ziele führt. So Ludwig Erhard, dem im März 1948 im Frankfurter Wirtschaftsrat das Amt des Direktors der Verwaltung für Wirtschaft übertragen worden war, ein Amt, das Erhard energisch für die Durchführung der Währungsreform nutzte. Nachdem sich in den Besatzungszonen die Parteien allmählich wieder reorganisiert bzw. neu gegründet hatten, der alliierte Kontrollrat in Berlin sich nicht auf eine gemeinsame Politik für Deutschland einigen konnte, der Konflikt zwischen Ost und West, der Kalte Krieg, sich allmählich abzeichnete, schon im März 1946 hatte Churchill vom eisernen Vorhang gesprochen, der sich von Stettin bis Triest über Europa gesenkt habe, begann die kapitalistische Restauration der westlichen Besatzungszonen, vor allem unter amerikanischer Vormundschaft. Der Morgenthau-Plan, der Deutschland in ein Agrarland zurückversetzen wollte, stand nun nicht mehr zur Debatte. In seiner programmatischen Stuttgarter Rede im September 1946 kündigte der amerikanische Außenminister Burns vielmehr eine Verständigungspolitik gegenüber Deutschland an. Die Bizone, die Zusammenlegung der amerikanischen und britischen Besatzungszone, wurde 1946 eingeleitet. Der US-Kongress verabschiedete im April 1948 den Marshallplan und im Juni 1948 wurde im Rundfunk die Währungsreform für die Westzonen verkündet. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen im Vereinigten Wirtschaftsgebiet, tief bewegten Herzens trete ich in dieser Stunde vor das Mikrofon. Die in den letzten Wochen für alle Menschen in Westdeutschland schier unerträglich gewordene Spannung ist gelöst. Vor 24 Stunden haben die Militärregierungen durch ihre Proklamation den ersten Schritt zur Geldreform getan. Noch niemals vielleicht ist die Zahl der Hörer am Rundfunk in Westdeutschland so groß gewesen wie am gestrigen Abend. Denn ein jeder wusste, dass nunmehr die Stunde gekommen war, in der sich die Ungewissheit endlich in Gewissheit wandeln sollte. Das erste Gesetz zur Neuordnung des deutschen Geldwesens ist von den Militärregierungen Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Frankreichs verkündet worden und tritt am 20. Juni in Kraft. Die bisher gültige deutsche Währung wird durch dieses Gesetz aus dem Verkehr gezogen. Das alte Geld, die Reichsmark, die Rentenmark und die alliierte Militärmark, ist vom 21. Juni ab ungültig. Das Umtauschverhältnis, das den Geldumlauf drastisch reduzieren wird, sowie weitere Einzelheiten über den Umtausch dieser Beträge werden in Kürze in weiteren Gesetzen bekannt gegeben. 19. Juni 1948. Im Rundfunk wird von den Westalliierten das erste Gesetz zur Währungsreform verkündet. Ein Tag, auf den ganz Deutschland gewartet hatte. Denn 3 Jahre nach der Kapitulation des Dritten Reiches herrschte in Deutschland, das die Alliierten in 4 Besatzungszonen aufgeteilt hatten, noch immer das wirtschaftliche Chaos. Fast alle größeren Städte hatte der Bombenkrieg zerstört. Millionen Menschen waren obdachlos, Millionen vertrieben worden. Die Lebensmittelversorgung war zusammengebrochen. Das Geld, die Reichsmark, war wertlos geworden. An ihre Stelle war die Zigarettenwährung der illegalen schwarzen und grauen Märkte getreten, wo man das Wenige, das man noch besaß, Hausrat oder Schmuck, gegen das Lebensnotwendigste eintauschte. Hunger und Not waren groß, vor allem nach dem verheerenden Winter von 1946-47. Oberbürgermeister Ostrowski von Berlin. Eine bis aufs Äußerste von Kälte und Hunger gemarterte Stadt. Wir können mit Sophokles sagen, zu sehr leidet die Stadt schon, sie kann ihr Haupt nicht mehr erheben aus der Verzweiflung. Ein großes Sterben ist ausgebrochen und täglich steigt die Zahl der Todesopfer. Das ist wirklich das Schicksal Berlins in diesem lang andauernden, grauenvollen Winter. Und wie im Ödipus des Sophokles seufzt die Bevölkerung unter der schweren Last und ruft um Hilfe. Wir können nicht mehr. Helft uns, rettet uns. Wir hatten hier in Hamburg alle froren, es war hundekalt, wir haben mehr gefroren als im Krieg, sehr wenig zu essen. Und wir erlebten eine Inflation, die mir, der damals nun schon 6, 7, 48 Jahre alt war, nur deshalb keinen so furchtbaren Eindruck machte, weil ich die weit größere und schlimmere in den 20er Jahren schon mal erlebt hatte, wo es in die Millionen, Milliarden und schließlich Billionen ging. Ich kriegte an einem nicht ganz einflusslosen Posten im Rundfunk zuerst 500, dann 700 oder 800 und kurz vor der berühmten Währungsreform, glaube ich, 1500 R-Mark. Das waren zwischen 150 und 200 Zigaretten auf dem schwarzen Markt. Das Geld, das wir verdienten, das reichte nur gerade um, naja, Brot und ich weiß nicht, 20 oder 40 Gramm Butter und 62,5 Gramm Käsezubereitung, das waren diese kleinen Dreiecke zu kaufen. Und alles andere war uns unzugänglich, weil es eben nur auf dem schwarzen Markt zu haben war. Und der schwarze Markt, eine sicherlich sehr interessante und romantische Gegend, die kam für uns ja kaum in Frage. Es sei denn, einer verkaufte eine alte Schreibmaschine oder irgend sowas, dann konnte er sich den Bauch vollschlagen mit schönen Schieberwaren. So der Schriftsteller Axel Eggebrecht in der Welt von Heute-Sendung Reichsmark wird zu Packpapier, die Währungsreform 1948. Diese Währungsreform hatte die Vermögensbesitzer massiv gegenüber den Sparern, die weitgehend ihr Geld verloren, bevorzugt. Die Investitionen, die Produktion sollte angekurbelt werden, eine wirtschaftspolitische Ausgangsgleichheit aller Deutschen war nie beabsichtigt. Gleichzeitig mit der Währungsreform wurde die wirtschaftliche Grundordnung Westdeutschlands verankert, die soziale Marktwirtschaft, obwohl es noch gar keine Verfassung gab. Zu diesen beiden Ergebnissen der Wirtschaftshistoriker Professor Wilhelm Treue und der Ökonomieprofessor Werner Meissner. Es ist in den 12 Monaten nach der Währungsreform zu mehreren sehr heftigen Zusammenstößen Erhards und seiner Mannschaft auf der einen Seite, Schumachers, der SPD, der Gewerkschaft auf der anderen Seite gekommen. Die einen, Erhard in seinem kapitalistischen Optimismus, waren davon überzeugt, dass die Wirtschaftsform, die man nun eingeführt hatte, entgegen der Zentralverwaltungswirtschaft, wie sie unter Hitler entstanden war und fabriziert worden war, dass diese privatkapitalistische soziale Marktwirtschaft sich durchsetzen würde und für den allergrößten Teil der Bevölkerung sehr bald fühlbare Verbesserungen mit sich bringen würde. Und die anderen, Dazu gehörte zum Beispiel auch ein Mann wie Schiller. Die anderen waren der Auffassung, dass man Kontrollen, Restriktionen einführen müsste, dass man doch eine gewisse gelenkte soziale Marktwirtschaft oder eine Art freiheitlich-sozialistische Marktwirtschaft einführen sollte, dass man nicht die Wirtschaft ihren angeblichen eigenen Gesetzen sich überlassen könne, sondern dass man regulierend eingreifen müsse. Aber schließlich hat sich die soziale Marktwirtschaft in der Form durchgesetzt, in der Erhard und Müller-Armack und andere sie konzipiert hatten. Man kann ohne weiteres behaupten, dass die Währungsreform der erste Schritt auf dem Wege zu einer Restauration der Macht- und Besitzverhältnisse in der Bundesrepublik gewesen ist. Hinzu kommt, dass der Wirtschaftsrat in der Einkommensteuergesetzgebung den massiven Einsatz steuerlicher Anreize einleitete, welche dann später unbestritten zu einem hohen Investitionstempo und damit zu einer schnellen Wirtschaftsentwicklung in der Bundesrepublik geführt hat, auf der anderen Seite aber mitverantwortlich ist für die ungleiche Verteilung der Produktionsmittel, also für die ungleiche Vermögensverteilung. Das dritte Ergebnis der Währungsreform war die weitere Vertiefung der Teilung Deutschlands. Nach dem Scheitern der Moskauer Konferenz im April 1947, die den Bruch zwischen den Siegermächten offenbarte, man sich weder über die Reparationsfrage noch über eine gemeinsame Politik in Deutschland einigen konnte, und nach dem Scheitern der Münchner Konferenz der deutschen Ministerpräsidenten, die im Juni 1947 im Grunde schon den Zerfall Deutschlands in zwei Teile besiegelt hatte, die Sowjetunion zudem begonnen hatte, ihre Besatzungszone in eine kommunistische Volksdemokratie umzuwandeln, wurde in den Westzonen allmählich die parlamentarische Demokratie und die kapitalistische soziale Marktwirtschaft Realität. Die Westalliierten hatten die Währungsreform nur für die Westzonen verabschiedet. Als daraufhin im Juni auch die sowjetische Militärregierung für ihre Zone eine Geldreform einführte, und zwar unter Einschluss ganz Berlins, dehnten die Westalliierten ihre Währungsdekrete auch auf den britischen, französischen und amerikanischen Sektor aus. Am selben Tag sperrte die UdSSR die Land- und Wasserwege zwischen West-Berlin und Westdeutschland. Die Berliner Blockade. Der Kalte Krieg zwischen Ost und West hatte seinen ersten Höhepunkt. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Teilung Deutschlands, wie der deutsch-französische Politologe Alfred Grosser in den folgenden Währungsreformausschnitten analysiert. 25. Juni 1948. Seit 7 Uhr morgen wird in den westlichen Bezirken Berlins die deutsche Mark ausgezahlt. Wir melden uns von einer der Umtauschstellen des Bezirkes Schöneberg. Die Schlange ist nicht so gewaltig. Für die heutige Verhältnisse scheint sie uns gar nicht so schlimm. Es sind nur etwa 100 Menschen. Wir gehen nach vorne zu den Glücklichen. Seit wann warten Sie denn hier? Seit 7 Uhr. Sie können für die lebenswichtigen Güter, für Steuern, für Mieten, für Fahrgelder und für die wichtigsten Lebensmittel auch Ostgeld einzahlen. Und Sie haben die Möglichkeit, im Ostsektor Ostgeld abzuholen. Ich frage Sie nur, werden Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen? Mit der 15 ist schon gehandelt. Hat man Ihnen schon Ostgeld angeboten? Wir haben doch kein Zutrauen zu der Ostwährung, sonst werden Sie es ja nicht anbieten für den halben Preis. Nein, wir wollen unser Westgeld. Kommen Sie mit, da kriegen Sie 10 Mark mehr. Ich sage, wenn Sie 140 geben, kommen wir unten. Hauptsache, England, Amerikaner hält zu uns und verspricht das, was uns, und hält das, was er uns versprochen hat. Wir wollen doch gerne arbeiten dafür. Denn. Was werden Sie als erstes von dem neuen Geld kaufen? Rot. Wir sind hier in das Lokal gegangen. Eine Gaststätte provisorisch zum Umtausch eingerichtet. Zuerst wird der Ausweis geprüft, dann wird in einer Liste nachgesehen, ob der Betreffende an der richtigen Umtauschstelle ist. Als nächste Etappe wird hier ein Stempel auf den Personalausweis gesetzt. Ja? Das ist ein großes B. Und dann wird ein Schein ausgeschrieben. Und an einer anderen Stelle gibt es dann das neue Geld. 20, 40, 60. Außer den Polizisten finden wir hier noch eine Rote Kreuzschwester. Sie versorgen die Alten, die nicht mehr stehen können. Jawohl, die versorge ich. Am Bahnhof Zoo stehen riesige Menschenmassen immer in großen Gruppen herum. Bitte, was wird Zigaretten denn gibt's hier? Ja, was kosten gegen, die denn? Gegen Hartgeld. Ja, was kosten die denn? 50 Pfennig. Und so wollen sie 15 Mark haben. Der eine will nur 10 Mark haben. Ja, für altes Geld, ja? Aber ja, für altes Geld. Wird denn auch nichts gegen neues Geld? Ja, haben? Neues Geld auch schon. Vor allen Dingen wird hier auch schon Ostgeld gehandelt. Zum Kurse von 10:1. Damit kann man auch schon sehen, dass das Ostgeld einen kolossalen niedrigen Wert hat. Die amtierende Oberbürgermeisterin Luise Schröder richtet auf der außerordentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung eine Erklärung an die Berliner. In diesen ernsten Tagen müssen wir uns alle, Männer und Frauen, alt und jung, als eine große Schicksalsgemeinschaft betrachten, die in Kriegs- und Nachkriegsjahren Schweres ertragen hat und auch die gegenwärtige Lage meistern wird. An die Alliierten aber möchte ich das Wort richten. Wenn ich noch einmal dem tiefen Bedauern Ausdruck gebe, dass eine gesamtdeutsche Währungsreform unter Einschluss von Berlin nicht zustande gekommen ist, so möchte ich doch hierbei betonen, dass dadurch der politische Charakter Berlins als einer den vier Mächten unterstellten Stadt nicht beseitigt ist. Wir bitten dringend, an diesem Charakter der Stadt festzuhalten und die Stadtverwaltung nicht in eine noch schwierigere Lage zu bringen. Von Anfang an war festgelegt worden in Potsdam, dass Deutschland als eine wirtschaftliche Einheit regiert würde. Das ist gescheitert wegen zwei Gründen. Erster Grund: Frankreich. Für Frankreich gab es nur eine Entnazifizierung Deutschlands, wenn Deutschland in verschiedene Stücke geteilt würde. Man dachte, Hitler sei weitgehend aus der deutschen Einheit geboren. Deswegen französisches Veto in Berlin von Anfang an gegen jede deutsche zentrale Verwaltung. Und das war, bevor die Russen begannen, ihre Zone eigentlich abzutrennen. Dann kam die Trennung mit der sowjetischen Besatzungszone, weil dort die Sowjets eigentlich nichts wollten, was von draußen kam. Und so kam dann die Spaltung langsam nach und nach und erst eigentlich im Juni 1947 beim Scheitern, das Treffen der Ministerpräsidenten der vier Zonen in München, kam die eigentliche Spaltung, die aber nur eine Konsequenz der Spaltung zwischen der Sowjetunion und Amerika war. Die Währungsreform hat Deutschland saniert, aber sie war auf dem Weg der Teilung ein weiterer Schritt. Die Konsequenz, als sie dann in Berlin eingeführt wurde, war dann die Blockade von Berlin. Seit heute Morgen sind die Zufuhren aus dem Westen nach Berlin völlig abgeschlossen worden. Man droht dem Berliner Volk mit dem Hunger. Das hat nichts mehr mit Politik zu tun. Das ist Erpressung. Und es kennzeichnet den Kampf um die Macht, dass gerade jene, die sich immer in der Rolle der Befreier der Völker feiern lassen, dass gerade jene bereit sind, ohne Skrupel den Hunger von 3 Millionen Menschen als politisches Kampfmittel zu gebrauchen. Die Blockade, die man über die Stadt Berlin verhängt hat und die nun schon mehr als 10 Wochen andauert, ihre Abschnürung von allen Verbindungen zu Lande und zu Wasser, ist eine der brutalsten Grausamkeiten gegen den Freiheitswillen einer friedlichen, einer arbeitsamen Bevölkerung. Eine Blockade, die in der Hauptsache sogar gegen Wehrlose und gegen Hilflose sich richtet. Gegen Menschen, die dieser Blockade nichts anderes entgegenzusetzen haben als einen aufrechten, als einen tapferen Charakter. Und die Entschlossenheit, für ihre Freiheit, für die Demokratie und für die Freiheit unter allen Umständen einzustehen. Die Berliner Blockade wurde mit Hilfe der alliierten Luftbrücke von den Westberlinern überstanden. Rund 2 Millionen Tonnen Güter sind damals von amerikanischen und britischen Flugzeugen nach Westberlin transportiert worden. Als die Blockade zwischen den USA und der Sowjetunion auch durch ein Abkommen formell beendet wurde, war in Bonn ein weiterer Schritt in die Westintegration vollzogen worden. Die Konstituierung des Parlamentarischen Rats am 1. September 1948 mit 65 Mitgliedern aus den 11 westdeutschen Landtagen, zu dessen Präsidenten der CDU-Vorsitzende der britischen Zone, Konrad Adenauer, gewählt worden war. Aufgabe dieses Gremiums war die Ausarbeitung einer Verfassung, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das am 8. Mai 1949 verabschiedet, am 23. Mai offiziell verkündet und am 24. Mai in Kraft trat. Am 7. Oktober wurde die DDR gegründet. Vor welcher Komplexität der Parlamentarische Rat damals vor seinen Beratungen über das Grundgesetz stand, skizzierte Carlo Schmidt in einer Zeitgenossensendung. Er war als Präsident des Staatssekretariats von Württemberg-Hohenzollern für die SPD Mitglied im Parlamentarischen Rat. Was damals geschah, war im höchsten Maße komplex. Auf der einen Seite handelt es sich, vor allem für die Deutschen, darum, dass man endlich wenigstens in einem damals größtmöglichen Teil des alten Deutschen Reiches das öffentliche Leben zum Teil wenigstens in deutsche Verantwortung gab. Dass man eine deutsche Regierung, einen deutschen Gesetzgeber, deutsche Gerichtsbarkeit hatte, das war das eine. Das zweite war die Frage, wie sich das auswirken wird für die Wiedervereinigung Deutschlands, ob positiv oder negativ. Das war eine sehr wesentliche Kontroverse. Und das dritte war, dass nur wenige Leute begriffen haben, schon weil die Informationen fehlten, dass die Alliierten zu dieser Staatsgründung, die sie wollten, sich getrieben fühlten dadurch, dass sie sich einen deutschen, ein Stronghold ihrer eigenen westlichen Machtposition auf deutschem Boden schaffen wollten, um zu verhindern, dass diese Deutschen nach einer anderen Seite sich wenden. Etwa, nicht zu vergessen, die nationalistische Sprache, die man im Osten sprach damals, nicht zu vergessen die Verelendungspolitik des Morgentauplans, die Deutschen hätten in die Verzweiflung treiben können. Der Marshallplan, der nur dann funktionieren konnte, wenn man auf deutscher Seite deutsch legitimierte Verwaltungsstellen, politische Stellen schuf, mit denen man verhandeln konnte, auch politisch verhandeln konnte. Es war ja klar, dass wenn dieser Teil Deutschlands weiß, er lebt von den amerikanischen Sukkursleistungen, die er sehr erheblich waren, dass das mit Notwendigkeit eine Wendung auch im politischen Bewusstsein nach Westen mit sich bringen würde, trotz alles Ärgers über Morgentau und über Demontagen und so weiter. Es war auch klar, und mir war das klar, dass, wenn Schumacher war es auch klar, wir dabei mitmachten, wir schon im Begriff sind, eine entscheidende und nicht korrigierbare Wendung nach Westen hinzuführen, was wiederum gegen Osten seine Wirkung haben musste, negative Wirkungen wahrscheinlich haben würde, wie wir meinten. Und schließlich, und das ist das Letzte, was ich hier sagen möchte, während ich bis dahin und auch andere bis dahin der Meinung waren, die Wiedervereinigung wird erfolgen müssen und können durch einen Akt der Deutschen, also eine deutsche Nationalversammlung, wir in der Zukunft zwei Staaten gegeneinander haben würden, ein Weststaat und ein Oststaat, der sich daraufhin bilden würde oder vielleicht schon in der Bildung begriffen war, und wahrscheinlich das Problem der deutschen Wiedervereinigung zu einem internationalen politischen Problem des Machtkampfes zwischen den Großen werden würde. Es Spielten diese außenpolitischen Folgerungen auch in der Diskussion des Parlamentarischen Rates schon eine Rolle? Nein, so gut wie nicht. Aber sie spielten, Herr Professor, doch insofern eine Rolle, dass es zwei Denkschulen gab. Es gab die eine, der Sie, glaube ich, angehörten, die verhindern wollte, dass hier auf westdeutschem Gebiet etwas Endgültiges geschaffen würde. Ja. Und die andere, die schon bereit war, etwas Endgültiges, etwas Staatliches zu schaffen. Einen Weststaat zu schaffen. Ein Mann wie zum Beispiel Reuter, der Bürgermeister von Berlin, ein Sozialdemokrat, war einer der schärfsten, der stärksten Befürworter einer möglichst festen, möglichst definitiven Staatsbildung im freien Teil Deutschlands. Er versprach sich davon einen magnetischen Einfluss auf die Bevölkerung im Osten. Einmal in dem Sinn, dass ich nur das Gefühl hätte, da gibt es ja noch Deutsche, die einen Staat haben und die werden uns ja nicht vergessen und nicht fallen lassen. Zweitens, das wird den Russen imponieren und wird sie unter Umständen davon überzeugen, dass nichts zu machen ist mit dem stalinischen Entwurf über die Verelendung des westlichen Teils und über die Bolschewisierung des östlichen Teils, schließlich dann zum Herrn über ganz Deutschland zu werden. Das war die stalinische These. Ja. Natürlich hat man darüber gesprochen, aber das war nicht das eigentliche Thema. Im Parlamentarischen Rat dachte man im Wesentlichen, mit Ausnahme der Sachen mit der Präambel, Wiedervereinigung, im Wesentlichen juristisch, verfassungspolitisch, wie muss ein solches Gebilde aussehen, um funktionieren zu können. Darf ich, bevor wir darauf kommen, noch kurz die Frage nach Konrad Adenauer stellen? Was war? Konrad Adenauer war ja nicht sehr gesprächig, wenn man ihn nach seinen eigenen Auffassungen fragte. Ihm kam es ganz schlicht darauf an, in diesem Teil Deutschlands, in dem die Amerikaner das Sagen haben, die Macht, von der er glaubt, dass die einzige Macht, die der östlichen Macht Paroli bieten kann, da muss man sich so einrichten, dass man zumindest die Amerikaner nicht abschreckt, nicht vergrätzt. War das im Nachhinein aus Ihrer Sicht eine richtige Einstellung? Das ist sehr schwer zu sagen, zu beantworten. Was gekommen wäre, wenn man sich mit meinem Vorschlag begnügt hätte, nur ein Verwaltungsstatut zu beschließen, das die Möglichkeit schafft, die deutschen Angelegenheiten im Rahmen des Besatzungsregimes eigenverantwortlich mit dem Kontrollrat darüber zu besorgen. Was dann passiert wäre, ob dann nicht wirklich etwas noch möglich gewesen wäre, dass deutsche Aktionen mit Deutschen erlaubt hätte, das kann man heute nicht mehr sagen. Man kann die Geschichte nicht im Nachhinein im Konjunktiv konjugieren, das geht nicht. Hier ist der Nordwestdeutsche Rundfunk mit seinen Sendern Hamburg, Köln, Berlin, Hannover und Flensburg. Angeschlossen Radio Bremen, der Hessische Rundfunk und Radio Stuttgart. Wir übertragen aus der Pädagogischen Akademie in Bonn die Schlusssitzung des Parlamentarischen Rates zur Ausfertigung und Verkündung des Grundgesetzes. Reporter ist Hans Jesse. Hier ist Bonn. Eine Stunde bevor in Paris die Außenministerpräsidentenkonferenz beginnt, hier die feierliche Verkündung, Verabschiedung des Grundgesetzes. Das weiße Gebäude der Pädagogischen Akademie, direkt am Rhein gelegen, zeigt heute ein festliches Bild. Vorne am Eingang die Flaggen aller deutschen Länder. Und hier in diesem nüchternen Saal der Aula der Pädagogischen Akademie heute einmal Lorbeerbäume und Blumenschmuck. Auf der Bühne der Tisch des Präsidenten. Und unterhalb, am Beginn des Saales, der Unterzeichnungstisch, gezeichnet und markiert durch eine Standarte in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Links und rechts daneben die Sessel der Ministerpräsidenten der deutschen Länder und der Präsidenten der Landtage. Und dann dicht an dicht sitzend die Abgeordneten des Parlamentarischen Rates, ein Riesenaufgebot in- und ausländischer Presse und die eingeladenen Gäste. Ratspräsident Dr. Adenauer erhebt sich die Sitzung. Und eröffnet die Sitzung. Entschuldigt haben sich die Herren Kaufmann und Wirmer. Sein Mandat hat niedergelegt Herr Dr. Greve. An seine Stelle ist vom Niedersächsischen Landtag gewählt worden Herr Ollenhauer. Ich heiße Herrn Ollenhauer bei uns willkommen. Der einzige Punkt der Tagesordnung ist Feststellung der Annahme, Ausfertigung und Verkündung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Die festliche Saison beginnt mit einem Orgelspiel, ausgeführt von dem Organisten der Münsterkirche Bonn, Hubert Brinks. G-Moll-Fantasie von Johann Sebastian Bach. Bonn, 23. Mai 1949. 12. und letzte Plenarsitzung des Parlamentarischen Rates. Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird nach der Unterzeichnung und Verkündung des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten. Wir alle sind uns klar darüber, was das bedeutet. Wer die Jahre seit 1933 bewusst erlebt hat, wer den völligen Zusammenbruch im Jahre 1945 mitgemacht hat, wer bewusst erlebt hat, wie die ganze staatliche Gewalt seit 1945 von den Alliierten übernommen worden ist, der denkt bewegten Herzens daran, dass heute mit dem Ablauf dieses Tages das neue Deutschland ersteht. Aus der ersten Bundestagswahl nach der Verabschiedung des Grundgesetzes, nach der Staatsgründung, gingen CDU und CSU knapp mit 31% der Stimmen als Sieger hervor, vor der SPD Kurt Schumachers mit 29,2% und der FDP mit 11,9%. Ein Ausschnitt aus der Welt von heute Sendung auf dem Weg zur Bürgerkrone. Ein Ausschnitt vom 15. September 1949, als Konrad Adenauer, 3 Tage zuvor war Theodor Heuss von der FDP erster Bundespräsident geworden, im Bundestag mit einer Stimme Mehrheit seiner eigenen zum Bundeskanzler gewählt wurde. Dann, meine Damen und Herren, stelle ich Folgendes fest. Mit Ja haben gestimmt 202, mit Nein 142. 44 Stimmenthaltung und eine ungültige Stimme. Nach den Vorschriften des Verfassungsgrundgesetzes beträgt die absolute Mehrheit für die Wahl des Bundeskanzlers 202 von 402. Diese Mehrheit ist auf den Namen des Abgeordneten Dr. Adenauer entfallen. Meine Damen und Herren, ich habe den Herrn Abgeordneten Dr. Adenauer zu fragen, ob er bereit ist, die auf ihn gefallene Wahl als Bundeskanzler anzunehmen. Herr Abgeordneter Adenauer hat erklärt, er nehme die Wahl als Bundeskanzler an. Ich stelle damit fest, dass damit der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist und werte dem Herrn Bundespräsidenten die entsprechende Mitteilung zur weiteren Veranlassung machen. Und hier noch einmal die Stimme des ersten Bundestagspräsidenten Erich Köhler. Mit den Namen der Minister der ersten Bundesregierung unmittelbar vor deren Vereidigung am 20. September. Von der Stimme des Reporters Hans Jesse überdeckt ist lediglich der Name Franz Blücher, Vizekanzler und Bundesminister für Angelegenheiten des Marshallplans. Ich habe Ihnen über die Bildung der Bundesregierung in Ausführung des Artikels 64 folgendes Schreiben des Herrn Bundespräsidenten bekannt zu geben. Ich beehre mich Ihnen mit. Hier ist das Bundeshaus in Bonn. Der erste Punkt der 5. Sitzung des Deutschen Bundestages, Beschlussfassung über die vorläufige Geschäftsordnung, ist beendet. Präsident Köhler hat den 2. Punkt bekannt gegeben, die Bekanntgabe der Bildung der Bundesregierung. Herr Dr. Gustav Heinemann zum Bundesminister für Inneres. Herrn Dr. Thomas Dehler zum Bundesminister für Justiz. Herrn Staatsrat Fritz Schäffer zum Bundesminister für Finanzen. Herrn Professor Dr. Ludwig Erhard zum Bundesminister. Präsident Köhler hat den 2. Punkt bekannt gegeben, die Bekanntgabe der Bildung der Bundesregierung. Herr Dr. Gustav Heinemann zum Bundesminister für Inneres. Herrn Dr. Thomas Dehler zum Bundesminister für Justiz. Herrn Staatsrat Fritz Schäffer zum Bundesminister für Finanzen. Herrn Professor Dr. Ludwig Erhard zum Bundesminister für Wirtschaft. Herrn Staatsrat Niklas zum Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung. Herrn Anton Storch zum Bundesminister für Arbeit. Herrn Dr. Hans-Christoph Seebohm zum Bundesminister für Verkehr. Herrn Hans Schubert zum Bundesminister für Post. Herrn Eberhard Wildermuth zum Bundesminister für Wohnungsbau. Herrn Dr. Hans Lukaschek zum Bundesminister für Angelegenheiten der Vertriebenen. Herrn Jakob Kaiser zum Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen. Herrn Heinrich Hellwege zum Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesrates. Meine Damen und Herren, ich stelle damit fest, dass im Sinne des Artikels 64 die Bildung der Bundesregierung bekannt gegeben worden ist. Meine Wahl zum Bundeskanzler, meine Damen und Herren, und die Regierungsbildung sind eine logische Konsequenz der politischen Verhältnisse, wie sie sich in der BIT-Zone infolge der Politik des Frankfurter Wirtschaftsrats herausgebildet hatten. Die Politik des Frankfurter Wirtschaftsrats, die Frage soziale Marktwirtschaft oder Planwirtschaft, hat so stark unsere ganzen Verhältnisse beherrscht, dass eine Abkehr von dem Programm der Mehrheit des Frankfurter Wirtschaftsrats unmöglich war. Die Frage Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft hat im Wahlkampf eine überragende Rolle gespielt. Das deutsche Volk hat mit großer Mehrheit sich gegen die Planwirtschaft ausgesprochen. Allerdings hatten die Gewerkschaften keinen größeren Einfluss auf die politische und ökonomische Weichenstellung der neuen Bundesrepublik gehabt. Der DGB war erst am 13. Oktober 1949 gegründet worden. Der Streit um die Organisation, Einheitsgewerkschaft oder Industrieverbandsprinzip hatte die Gewerkschaften über Monate in ihrer Arbeit gelähmt. Hinzu kam freilich auch, dass den westdeutschen Arbeitern materielle Interessen näher lagen als Mitbestimmung, Bodenreform, Sozialisierung der Grundstoffindustrien, der Banken und Versicherungen, wie sich Willy Bleicher, der ehemalige Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, in einer Zeitgenossensendung erinnerte. Wir haben geglaubt, dass diese Gewerkschaftsbewegung eine Kraft sei, über die man nicht hinweg handeln kann. Das haben wir nie geglaubt, nicht wahr? Sie wollten mit den Gewerkschaften zu einer Veränderung natürlich, der kapitalistischen Gesellschaft. Natürlich, das wollten wir alle miteinander, ohne jegliche Ausnahme. Das wollte der Hans Spegler nicht weniger als ein Reuter und nicht weniger als ein Anton Storch. Der Arbeitsminister von der CDU. Der Arbeitsminister von der CDU war. Das wollte ein Freitag und das wollte in der letzten Konsequenz auch der Fette, wie sie alle hießen, ich kannte sie nicht. Über die Entwicklung waren wir nicht erfreut, die wir registrieren mussten. Wieso konnten die Gewerkschaftsführer das nicht durchsetzen? Wo lagen da die Gründe, warum das natürlich wollten ist? Wir wollten die Arbeiterschaft, ich habe es bereits gesagt, die Arbeiterschaft konnte nicht, wollte nicht. Ihr genügte der gegenwärtige Zustand, nicht wahr? Die Bundesrepublik war ein fast souveräner Staat geworden, ein Staat, der sich konsolidierte. In der DDR dagegen brach am 17. Juni 1953 nach einem Generalstreik der Volksaufstand aus, der von sowjetischen Panzern niedergeschlagen wurde. Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor. Die Ereignisse in Berlin haben die der deutschen Öffentlichkeit und darüber hinaus in der Welt starken Widerhall gefunden. Die Bundesregierung erklärt zu den Vorgängen, wie auch die Demonstrationen der Ostberliner Arbeiter in ihren Anfängen beurteilt werden mögen. Sie sind zu einer großen Bekundung des Freiheitswillens des deutschen Volkes in der Sowjetzone und in Berlin geworden. Unter dem Beifall der Bevölkerung in Ost und West sind nun zwei Jugendliche auf das Brandenburger Tor hinaufgestiegen. Nun geht die rote Fahne runter. Die Demonstranten klatschen, sie schwenken ihre Hüte. Sie rufen, wir grüßen das freie Berlin. 17. Juni 1953. In Ost-Berlin protestieren Tausende von Menschen gegen die Herrschaft der SED, gegen Walter Ulbricht und sein Politbüro. Auch in der sowjetischen Besatzungszone, in Leipzig, in Magdeburg, in Halle, Dresden, Jena, Merseburg, lehnt sich die Bevölkerung gegen das SED-Regime auf. In Ost-Berlin ziehen die Arbeiter seit dem frühen Morgen durch die Straßen. Sie wollen, wie es einer von ihnen ausdrückt, leben wie Menschen, sonst weiter nichts. Vom Westsektor aus beobachtet ein Reporter des RIAS den Aufstand der Arbeiter. Im Columbia-Haus in Ost-Berlin entwaffnen Demonstranten Beamte der Volkspolizei. 10 Uhr und 11 Minuten. Wir stehen auf dem Geländer des S-Bahnsteiges Potsdamer Platz auf der westlichen Seite. 10 Uhr und 11 Minuten, Jubel aus 5000 Kehlen der Demonstranten, die hier rings um das Columbia-Haus, das bis vor einiger Zeit die Handelsorganisation, die HO, beherbergte. Was hat sich oben getan? Sie haben sich sofort ergeben, haben die Waffen weggeschmissen und haben sich sofort ergeben. Und da haben wir sie abgeführt, freies Geleit gegeben und haben sie der West-Berliner Polizei übergeben. Und wie viel waren es? Fünf oder sechs, also das kann ich nicht genau sagen. Ich bin gleich mit den zwei Ersten losmarschiert. Wer von Ihnen ist denn schon einige Stunden hier am Platz? Hier. Ja? Jawohl. Hier brennen doch nun diese beiden Buden, also sie sind gerade runtergebrannt. Eine war eine Zollbude und weiter hinten auf dem Potsdamer Platz noch irgendeine. Von der Nationalen Front, Aufklärungslokal der Nationalen Front war das, ja. Wie hat sich das im Einzelnen abgespielt? Also die Streikenden kamen vorbei und natürlich Wut entbrannt und schrien immer, wir wollen freie Wahlen. Und da sind sie auf das Lokal losgeschirmt und haben es in Brand gesetzt. Wenn man noch einen Blick hinunter wirft, dann kann man bis zu dem sogenannten Haus der Ministerien sehen und sieht dort eine schwarze Menschenmenge, aber leider können wir nicht dichter heran. Es ist jetzt 10 Uhr und 26 und der Regen setzt am Potsdamer Platz auch wieder ein. Hier rechts um hier stehen Russen, die auch nicht wagen einzugreifen. Der Aufstand vom 17. Juli 1953 war in gewissem Sinne ein historisches Paradoxon. Die Arbeiter, die für ihre Selbstbestimmung in Freiheit auf die Straße gegangen waren und den Sturz des SED-Regimes gefordert hatten, verhinderten mit ihrem Aufstand gerade das, was sie erreichen wollten. Welche Auswirkungen der 17. Juni insbesondere auf die deutsche Frage hatte, analysierte der Politologe Richard Löwenthal in der Welt von heute Sendung »Morgen geht es weiter«, der Arbeiteraufstand vom 17. Juli 1953. In der SED hat der Aufstand in gewissem Sinne Ulbricht gerettet. Er hat also in dem Sinne das Gegenteil bewirkt von dem, was die Massen wollten. Und zwar einfach, weil Ulbricht nun argumentieren konnte, insbesondere nachdem der Aufstand mit russischen Panzern niedergeschlagen war: Ihr seht Konzessionen, Schwankungen in unserer Entschlossenheit, das Regime zu bewahren, führen nicht etwa zu Verhandlungen mit dem Westen und zu einem Kompromiss, sondern sie können zu einem explosiven Zusammenbruch unseres Regimes führen. Und es wurde dann binnen kurzer Zeit nach dem 17. Juni Zeiser und Herrnstadt aus dem Politbüro entfernt und auch andere, die geschwankt hatten, ihrer Funktionen enthoben. Im Zuge der Säuberungsaktionen der SED werden mehr als 5000 Personen verhaftet. Viele der Demonstranten werden zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt, 14 werden hingerichtet. Die Opfer des 17. Juni sind nicht genau zu ermitteln. Nach einer Broschüre des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen sind bei dem Aufstand 267 Arbeiter, 116 Funktionäre der SED und 18 sowjetische Soldaten ums Leben gekommen. Welche Auswirkungen der Aufstand auf die sowjetische West- und Deutschlandpolitik hatte, beschreibt Richard Löwenthal. In der sowjetischen Führung scheint sich eine Schwenkung vollzogen zu haben. Die Politik bis zum 17. Juni, die Politik der inoffiziellen Verhandlungsfühler, die Politik der Anweisung an die SED über Semjonow, kann nicht eine Sonderpolitik von Beria gewesen sein, wie später behauptet worden ist. Denn Semjonow zum Beispiel ist nichts passiert dafür. Beria muss also damals, wenn er ein Hauptsprecher dieser Politik war, doch von einer Mehrheit des Politbüros unter Malenkov dabei ermutigt worden sein. Und es scheint, dass die Ereignisse vom 17. Juni Malenkov veranlassten, zu schwenken und auf die Seite der Gegner solcher Verhandlungen, die Gegner eines Kompromisses in der Deutschlandfrage, überzugehen, zu dem Chruschtschow von Anfang an gehört hatte. Die Folge war, dass Beria Ende Juni 1953 stürzte, verhaftet wurde und des Kapitulantentums beschuldigt wurde. Und in späteren Angriffen auf Beria ist der Vorwurf, er habe die DDR verkaufen wollen, ganz deutlich von Chruschtschow ausgesprochen worden. Es gab also eine Veränderung, in der sich die Sowjetunion darauf festlegte, nicht mehr über die deutsche Einheit zu verhandeln. Und sie hat es tatsächlich seit diesem Zeitpunkt nie wieder ernsthaft getan. Der 17. Juni war ein Arbeiteraufstand gegen die Unterdrückung der Freiheit. Er war ein Aufstand auch für einen Sozialismus, indem, wie es Karl Marx vor Augen hatte, die Freiheit eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Und er war eine Krise der sowjetischen und eine verpasste Chance der westlichen Politik. Richard Löwenthal. Es war eine Krise der sowjetischen Politik, die Versuche gemacht hat, damals unter dem Druck der wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu einer Entspannung mit dem Westen zu kommen, die geschwankt hat, ob man diese Entspannung durch Konzessionen in der Deutschlandfrage erreichen sollte und die dann gesehen hat, dass diese Konzessionen angesichts der mangelnden Verhandlungsbereitschaft des Westens auf dieser Grundlage für den Bestand der sowjetischen Ordnung in Osteuropa zu gefährlich waren. Eine verpasste Chance der westlichen Politik war es, insofern eben damals die Möglichkeit, wenn überhaupt jemals, zu bestehen schien, die deutsche Einheit wiederherzustellen und die kommunistische Herrschaft von der Elbe ein Stück zurückzudrängen. Diese Chance bestand natürlich nur, wenn man bereit war, mit Hilfe eines Systems von Garantien unter diesen Umständen ein neutrales Deutschland wieder zuzulassen. Es stellte sich heraus, dass der Westen dazu nicht bereit war und dass er, wenn er dieses Risiko, natürlich wäre es ein Risiko gewesen, nicht eingehen wollte, es dann eben keine Möglichkeit des Rollback, der Zurückdrängung der sowjetischen Herrschaft auf friedlichem Wege geben konnte. Zum Brandenburger Tor kommen wir gerade in dem Augenblick, als drei Sowjetsoldaten das Brandenburger Tor erklimmen und die dort von mutigen Demonstranten heute Morgen gehisste schwarz-rot-goldene Fahne entfernen und am Fahnenmast eine rote wieder hissen. Unter dem Protest von etwa 3000 Demonstranten, die sich hier auf dem Platz noch eingefunden haben, geht diese Handlung vor sich. Es ist still geworden hier und nur noch wenige kleine Rauchfähnchen zeugen von den verbrannten Kiosken und Propagandasäulen auf dem Leipziger Platz. Und wenn man sich etwas erhöht stellt, kann man sehen, dass die Leipziger Straße wie reingefegt aussieht. Kein Mensch weit und breit zu sehen. Im weiten Halbrund um den Leipziger Platz ist die Volkspolizei nun von sowjetischen Besatzungssoldaten abgelöst worden, die mit dem Karabiner in der Hand den Leipziger Platz von Demonstranten freihalten. Und die Engländer haben vor dem russischen Ehrenmal eine Militärpolizeiwache aufgezogen. Von den politischen Ereignissen jener Jahre können hier nur einige wichtige hervorgehoben werden. Wie das Abkommen über die Wiedergutmachung mit Israel von 1952, das Bundesvertriebenengesetz vom Mai 1953, das die wirtschaftliche und soziale Eingliederung der Flüchtlinge aus dem Osten in die Bundesrepublik regelte, vor allem dann aber die Pariser Verträge vom Oktober 1954, durch die die Bundesrepublik als einzige deutsche Regierung von den Westmächten anerkannt und in die WEU aufgenommen wurde, die Vorstufe zur Aufnahme in die NATO, die im Mai 1955 erfolgte, als der NATO-Vertrag für die Bundesrepublik in Kraft trat. Die Bundesrepublik wurde souverän, mit dem wesentlichen Vorbehalt freilich, dass die drei westlichen Siegermächte ihre Rechte und Verantwortlichkeiten über Berlin und Deutschland als Ganzes behielten. Ausschnitte aus einer Sendung von Klaus Ficke, der die Westintegration nachzeichnete, in der Rückschau vom 2. Januar 1956, als die ersten Einheiten der Bundeswehr, das Heer in Andernach, ihren Dienst aufnahmen. Moin, Soldaten! Hat eben die angetretenen Soldaten begrüßt mit dem Ruf Morgen Soldaten. Und die Soldaten haben geantwortet. Nun eilen die Begleiter wieder zum Bundeskanzler, der jetzt die Front der hier angetretenen Streitkräfte abschreitet. Er nähert sich in diesem Augenblick der Musikchor. Soldaten der neuen Streitkräfte. Es ist mir eine Freude, am heutigen Tage zu Ihnen zu sprechen. Nach Überwindung großer Schwierigkeiten sind Sie die ersten Soldaten der neuen deutschen Streitkräfte geworden. Das deutsche Volk sieht in Ihnen die lebendige Verkörperung seines Willens, seinen Teil beizutragen zur Verteidigung der Gemeinschaft freier Völker, denen wir heute wieder mit gleichen Rechten und Pflichten wie die anderen angehören. Anfang Oktober 1954. Londoner Neun-Mächte-Konferenz beschließt den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum ursprünglich gegen Deutschland gerichteten Brüsseler Pakt und zur NATO. Konrad Adenauer. Wenn wir, meine Freunde, eine deutsche Wehrmacht aufstellen sollen, dann ist es unmöglich, dass wir unsere Menschen einem fremden Kommando, dem Kommando einer Einrichtung wie NATO, unterstellen, wenn wir nicht gleichberechtigte Mitglieder von NATO sind. Ende Oktober 1954, Pariser Konferenzen bestätigen die Londoner Abmachungen. Frankreich und die Bundesrepublik beschließen das SAR-Statut. Die Bundesrepublik soll souverän werden. Das sind die Pariser Verträge. Erich Ollenhauer, SPD-Vorsitzender. Was bedeuten die Pariser Verträge für uns Deutsche? Wenn man sie des schmückenden Beiwerks entkleidet, mit dem sie von der Bundesregierung umhüllt worden sind, dann bleibt als nacktes Ergebnis, dass der westdeutsche Teilstaat eine gewisse beschränkte Souveränität erhalten soll, mit deren Hilfe der nach dem Willen der Westmächte 500.000 junge Deutsche in die NATO einzubringen hat. Die Folgerungen aus dieser Maßnahme liegen völlig klar auf der Hand. Erstens, die Bundesrepublik wird NATO-Mitglied und stellt ihre NATO-Divisionen auf als ein sozusagen selbstständiges Staatsgebilde. Damit wird die vom Bundeskanzler seit langem verfolgte Politik fortgesetzt, die aus der Bundesrepublik, die ja immer nur eine provisorische westdeutsche Teillösung bleiben darf, eine endgültige Staatsorganisation machen soll. Die Folgen einer solchen Entwicklung sind für die Bundesrepublik und für die Wiedervereinigung Deutschlands ebenso unübersehbar wie die Konsequenzen für das Verhältnis zwischen West und Ost. Zweitens, die Wiedervereinigung Deutschlands müsste, käme es zu einer Verwirklichung der Pariser Militärverträge, bevor ein ernsthafter und entschlossener Versuch zu Wiedervereinigungsverhandlungen mit der Sowjetunion gemacht worden ist, praktisch abgeschrieben werden. Man muss diese Gefahr ganz nüchtern sehen und man muss sie ganz offen aussprechen. Die deutschen innenpolitischen Positionen waren gleich geblieben. Die Pariser Verträge fanden am 27. Februar 1955 nicht die Zustimmung der SPD, als der Bundestag sie mehrheitlich annahm. Am 5.5.55 wurde die Bundesrepublik souverän. Heute, fast 10 Jahre nach dem militärischen und politischen Zusammenbruch des Nationalsozialismus, endet für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit. Am 9. Mai wurde die Bundesrepublik in die NATO aufgenommen. Aus dem Dienststellenleiter Theodor Blank wurde alsbald der Bundesminister der Verteidigung Theodor Blank. Dies war seine Konzeption. Wir wollen Streitkräfte in der Demokratie, die sich dem Vorrang der Politik fügen. Sie sollen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit achten, die staatsbürgerlichen Grundrechte und Grundpflichten ernst nehmen und die Würde des Menschen anerkennen. Sie sollen bereit sein zur Verteidigung gegen jeden, der den Frieden bricht. Die Westintegration, die Souveränität der Bundesrepublik, so sehr dies als ein Erfolg Adenauers gewertet werden kann, schob gleichzeitig die Lösung der deutschen Frage in eine unabsehbare Zukunft. Zwar hatte die Bundesrepublik nach Adenauers Besuch in Moskau 1955, als Adenauer auch die Entlassung der letzten in der UdSSR verbliebenen Kriegsgefangenen erreichte, mit Moskau wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Zugleich bestand man jedoch auf der sogenannten Hallstein-Doktrin, die den Botschafteraustausch mit den Staaten ausschloss, die mit Ost-Berlin diplomatische Beziehungen unterhielten, obwohl Moskau die DDR anerkannt hatte. Wie sehr diese Ostpolitik in eine Sackgasse führen musste, wurde im Ungarnaufstand von 1956 deutlich. Liebe Freunde, steht uns bei, helft uns in dieser kolossalen patriotischen Arbeit für die Unabhängigkeit unseres Landes, macht Ordnung und Ruhe, damit wir unser breites demokratisches Programm verwirklichen können. Es lebe die unabhängige, freie, demokratische Ungarische Republik. Und hier an einer Ecke Budapest, ich weiß den Namen nicht mehr, es ist ein ungarischer Name, den man schwer behalten kann. Hier haben sie die Reste des Stalin-Denkmals hergeschleppt und da sind die Budapester Bürger dabei mit Siegen und mit Pfeilen, das, was von diesem Stalin-Denkmal übrig geblieben ist, zu zersiegen und zu zerschlagen. Nehmen Sie das als Andenken mit oder was machen die Bürger hier denn das für Andenken für die vergangene schlechte Zeiten? Ja. Man schlägt hinein die 12-jährige Ärger, was man erlebt hat in diesem Denkmal. Hier spricht Imre Nagy, Ministerpräsident der Ungarischen Volksrepublik. Bürger von Budapest. Alle, die bis 14 Uhr den Kampf einstellen und die Waffen niederlegen, entgehen dem Standgericht. Zugleich versichere ich, dass wir mit allen Kräften die konsequente Demokratisierung unseres Landes auf allen Gebieten des Partei- und Staatslebens und der Wirtschaft verwirklichen werden. Und zwar auf der Basis des Regierungsprogramms vom Juni 1953. Folgt unserem Aufruf. Stellt den Kampf ein. Sichert die Herstellung des inneren Friedens im Interesse der Zukunft unseres Volkes und unseres Landes. So der ungarische Ministerpräsident Imre Nagy, kurz bevor der Aufstand der Ungarn von sowjetischen Panzern niedergeschlagen wurde. Der ungarische Historiker Peter Gostony war damals in Budapest unter den Aufständischen. Und morgen, am 4. November, es war nicht ganz hell, haben wir plötzlich Schüsse gehört. Ich spring auf, holte meine Maschinenpistole und ging schnell, noch wie so wie ich war, im Pyjama zum Fenster und ich wollte einfach meinen Augen nicht trauen. Die Straße, das war der Ulloy Boulevard, also eine breite Straße, war voll mit Panzern und sowjetischen Schützenpanzerwagen. Und die Sowjets haben in Seelenruhe dort Minenwerfer aufgestellt und haben angefangen, die Kaserne zu beschießen. Wir haben versucht, mit dem Verteidigungsministerium Kontakt aufzunehmen und von dort haben wir den Befehl bekommen, sie wissen auch nicht, was passiert ist, sollen wir versuchen, mit den Russen zu verhandeln, weil es kann nur ein Irrtum vorliegen. Aber dann haben wir schon immer noch Radioansprache gehört und wir wussten es, dass der Kampf um Budapest wieder angefangen hat. Sowjetische Truppen haben im Morgengrauen zu einem Angriff auf unsere Hauptstadt angesetzt, in der eindeutigen Absicht, die gesetzmäßige demokratische Regierung der Ungarischen Volksrepublik zu stürzen. Unsere Truppen stehen im Kampf. Die Regierung ist auf ihrem Platz. Dies teile ich dem ungarischen Volk und der Weltöffentlichkeit mit. Die Weltöffentlichkeit der Westen konnte und wollte für die ungarischen Aufständischen keine Auseinandersetzung mit der Sowjetunion wagen. Eine Intervention hätte, wie Hannah Arendt in ihrem Essay Die ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus feststellte, der faktischen Konzeption der amerikanischen Außenpolitik widersprochen. Außenminister Dulles hielt sich damals, als der Westen zudem mit der Suez-Krise beschäftigt war, an die Verabredungen von Jalta im Februar 1945, als man sich auf beiderseitige Einfluss- und Interessensphären in Europa geeinigt hatte. Die Hilferufe der ungarischen Freiheitscenter verhallten jedenfalls, ohne dass der Westen in Ungarn intervenierte. Wir bitten um sofortige militärische Hilfe in Ungarn. Leitet unsere Bitte an Präsident Eisenhower weiter. Wir kämpfen gegen eine große Übermacht. Es ist möglich, dass man unseren Sender bald vernichtet. Wir werden als Partisanen weiterkämpfen. Es ist möglich, dass wir bald keine Nachrichten mehr ausstrahlen können. Wir bitten um schnelle, sehr schnelle Hilfe. Wir bitten um militärische Hilfe in Ungarn. Achtung, Achtung. Wir bitten um die Weiterleitung unseres Hilferufs an Präsident Eisenhower. Wir bitten dringend um Intervention. Wir bitten dringend um Intervention. Bitte verfolgen Sie aufmerksam unsere Sendungen. Sobald wir Zeit haben, aus unseren Feuerstellungen zum Sender hochzukommen, werden wir wieder senden. Achtung, Achtung. Wir bitten dringend um Intervention. Die Bundesrepublik wurde in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Stützpfeiler des Westens. Ökonomisch durch das Erhardsche Wirtschaftswunder, politisch durch die geopolitische Lage im Konzept der NATO. Hier nur die wichtigsten Daten der bundesdeutschen politischen Biografie. 1957 wird das Saarland als 10. Bundesland eingegliedert. Am 1. Januar 1958 treten die römischen Verträge in Kraft, die Grundlage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Im selben Jahr beginnt die von der SPD begründete und vom DGB unterstützte Aktion Kampf dem Atomtod ihren Protest gegen die Rüstung der Bundeswehr mit atomaren Waffen. Ohne Erfolg. Am 25. März 1958 beschließt der Bundestag nach einer mehrtägigen Debatte gegen die Stimmen der SPD die Atombewaffnung. Eine Volksbefragung über Atomwaffen wird vom Bundesverfassungsgericht für unzulässig erklärt. Berlin-Griesen, Berlin-Garantien der Amerikaner, die beginnende Aussöhnung mit Frankreich sind weitere Stichworte jener 50er Jahre. Die SPD beschließt 1959 ihr Godesberger Programm, ihren, wenn man so will, endgültigen Abschied vom Marxismus. Das außenpolitische Pendant dazu, die Rede des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Herbert Wehner 1960 vor dem Bundestag, in der Wehner verkündet, dass seine Partei in Zukunft der Westintegration den Vorrang vor der Wiedervereinigung geben werde. 1961 dann der Bau der Berliner Mauer, die Spiegel-Affäre 1962, John F. Kennedys Besuch in Berlin 1963, Egon Bahrs These vom Wandel durch Annäherung in der Ostpolitik. Am 5. Oktober 1963 trat Konrad Adenauer als Bundeskanzler zurück. 4 Jahre später, am 5. Januar, feierte er seinen 91. Geburtstag. Auszüge aus einer Welt von Heute-Sendung. Bonn, 5. Januar 1967. Der 91. Geburtstag Konrad Adenauers wurde in diesem Jahr stiller gefeiert als sonst. Von einem, wie bisher üblich, großen Empfang, einer Gratulationskur mit über 1000 Gästen, wie im vergangenen Jahr, wurde wegen der damit für Adenauer verbundenen Strapazen, aber auch wegen der leeren CDU-Kasse abgesehen. Während des Empfangs stehen 23 Adenauer-Enkel teils artig im Kreis der Gratulanten, teils balgen sie sich auf dem leicht abgenutzten Barocksofa des Beethoven-Saals oder spielen in den Räumen der Redoute Fangen und Suchen. In diesem Augenblick kommt Herbert Wehner, um zu gratulieren. Zum ersten Mal als Bundesminister. Ich habe ihn ganz was persönlich, weil ich nicht wusste, ob man heute Gelegenheit hat. Deswegen packe ich es auch nicht auf. Es sind handgezogene Kerzen und eine einmalige kleine Leuchtstabe. Das ist, wie gesagt, ganz persönlich. Ich habe jetzt Gelegenheit, mit dem Jubilar kurz zu sprechen. Herr Dr. Adenauer, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was wünschen Sie sich für diesen Tag? Wollen wir hoffen, dass das neue Jahr wirklich ein Vorwärts in der Politik bringt. Dass wir endlich mit der Schaffung Europas vorankommen. Ohne dass wirklich das getan wird, werden unsere Interessen, die allen Europäern gleich sind, werden die nicht genügend in der Welt beachtet. Ihre Enkel sind heute nicht alle vollzählig erschienen. Einer ist, glaube ich, krank. Aber einer hat Keuchhusten, der kann nicht kommen. Wenn ich den Erwachsenen sind, ja nicht anfällig. Sonst könnte man so Keuchhusten, kranke Kinder mal im Parlament. Wohin würden Sie sich ins Parlament schicken? Im Parlament, ja. Bundestagspräsident. Jetzt gratuliert Bundestagspräsident Dr. Eugen Gerstenmaier. Ich trage meine Geburtstagsgeschenke unterm Arm. Es sind die deutschen Volkslieder. Die deutschen Volkslieder. Und ich gratuliere in dreifacher, Eigenschaft. Erstens gratuliere ich dem Senior des Deutschen Bundestages, 91-jährigen Konrad Adenauer. Zweitens gratuliere ich mit noch mehr Respekt dem Bundeskanzler außer Diensten, Konrad Adenauer. Drittens gratuliere ich dem großen, erfolgreichen Schriftsteller und Historiker Konrad Adenauer. Und wenn man unter die Bestseller gegangen ist, der Bundeskanzler, dann darf man dazu gratulieren und zum zweiten Mal unter die Bestseller. Jetzt auch. Jetzt konkurrieren Sie mit Zuckmeier oder Zuckmeier konkurriert mit Ihnen. 1963 schloss Adenauer noch mit de Gaulle den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, den er für die Krönung seines Lebenswerks hielt. Im Herbst dann trat er, wie vorher abgemacht, mitten in der Legislaturperiode zurück. Nachfolger wurde Ludwig Erhard, den er nicht hatte verhindern können. Am 15. Oktober 1963 im Bundestag sprach Parlamentspräsident Eugen Gerstenmaier. Am 15. September 1949 haben Sie sich hier von Ihrem Abgeordnetensitz erhoben, um den Platz des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland einzunehmen. Heute verlassen Sie ihn wieder mit einer geschichtlichen Leistung, ungebeugt und in Ehren. Damals standen Sie auf und traten vor das Haus. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf, Herr Bundeskanzler. Um für das deutsche Volk dankbar zu bekunden, Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht. Nun, ich werde ja wieder in Ihre Reihen zurückkehren, da ist mein Platz. Und meine verehrten Damen und Herren, ich werde zuhören. Ich hoffe, wenig zu sprechen. Ja, meine Herren, wenn Sie mich auffordern, dann werde ich sprechen, hoffentlich gut sprechen. Meine Damen und Herren, man soll nicht zu viel sprechen. Wer immer spricht, dessen Wort wird wenig geachtet. Man soll nur dann sprechen, wenn es absolut notwendig ist und wenn man glaubt, man müsse es tun. Aber ich werde zurückkehren, dort auf diesen Platz, und bin dann frei von manchen Fesseln, die ich jetzt bis jetzt habe, meine Damen und Herren. Denn der Platz da oben, der fesselt auch. Der Gedanke, der gestattet einem nicht immer, frei in Schrittes zu gehen und frei zu sprechen. Aber wenn ich zu Ihnen zurückkehre, dann lassen Sie mich doch das eine nochmal wiederholen, werde ich mich befleißigen, gut zuzuhören. Als er ging, begann er zu schreiben und zu reisen. Erwähnt werden soll zumindest die Israelreise 1966, Höhepunkt für ihn seiner Politik der Wiedergutmachung an den Juden. Als er starb am 19. April 1967, gab es Staatstrauer und Nachrufe. Kritisch waren die Journalisten. Kilo Koch, konservativ. Sein Festhalten an Prioritäten, dieser berühmte, unbeirrbare Kurs, diese Stabilität, das alles kostete natürlich etwas. Der Preis war in einigen Punkten hoch. Ja, zu hoch. Immobilismus nach außen, vor allem gegenüber dem Osten, Autokratie und unbewältigte Vergangenheit im Innern, ungerechte Verteilung des Sozialprodukts und Ausbleiben von Reformen. Ulrike Meinhof, links, doch damals noch allenthalben hochgeachtet. Da stehen wir nun nach 14 Jahren Kabinett und Regierung Adenauer wohlgenährt und kenntnislos, übervorteilt und zufrieden, mit Eichhörnchenvorrat darüber hinweggetäuscht, dass der Krieg uns das Leben kostet, mit Kindergeld über erhöhte Mieten getröstet, mit Christlichkeit und Wohlstand gegenüber den Anfechtungen des Kommunismus gefeit, beklagend die Toten an der Mauer, aber der Versuchung Widerstand leistend, durch einfaches Verhandeln das Leben hier und dort zu erleichtern. Die Ära Adenauer war eine trübe Zeit. Sie bewältigen und überwinden heißt, sie beschreiben, analysieren, durchschauen und dann alles ganz anders machen, als er es gedacht, getan und gewünscht hat. Anders die Politiker. Franz Josef Strauß. Wir könnten unseren Dank dem Toten gegenüber durch nichts besser abstatten, als wenn wir den Grundsätzen und Zielen treu bleiben, mit denen er sein politisches Werk durchgeführt und mit denen er seiner Zeit seinen Stempel aufgeprägt hat. Das deutsche Volk ist Konrad Adenauer gegenüber zu Dank verpflichtet. Wir trauern in dieser Stunde um den größten Deutschen unserer Zeit. Ludwig Erhard. Erschüttert stehen wir nun vor dem großen Deutschen. Sein ganzes Leben war ein Dienst am deutschen Volk. Die Christlich-Demokratische Union dankt dem Menschen und dem Staatsmann, dem großen Deutschen und dem großen Europäer. Und Josef Kardinal Frings beim Pontifikalrequiem im Kölner Dom. Ich glaube, wir können von Konrad Adenauer sagen, dass er ein Mann des Glaubens war, dass er sein Leben aus seinem Glauben herausgestaltet hat. Sie alle, die hier stehen, ich glaube, Sie haben das Gefühl, eine Ära geht zu Ende. Eine Ära, die Sie miterlebt haben. Jetzt sehe ich den Sarg, den dunkelbraunen Eichensarg verhüllt mit der Bundesflagge. 8 Generale und Admirale geben ihm das Ehrengeleit. In der Adenauer-Ära, das war meine Jugend. Ich bin damals zur Schule gegangen, habe studiert, für mich eine ganz andere Welt. Wir sind aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, damals in der Bundesrepublik, wenn Sie sich den Lebensstandard Anfang oder Mitte der 50er Jahre ansehen, mit dem heutigen vergleichen, wie ein Student damals gelebt hat, wie er heute lebt, wenn Sie vergleichen, wie die Arbeiter, die Beamten, selbst die Geschäftsleute lebten, es ist eine völlig andere Welt. Das hat sich geändert schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, aber der größte Teil dieser Periode war durch einen recht einfachen Lebensstil gekennzeichnet. So der Politologe Hans-Peter Schwarz, Jahrgang 1934, in einem Interview über sein Buch Die Ära Adenauer 1957 bis 1963, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart. Dies ist Hans-Peter Schwarz, Bewertung der Adenauer-Ära. Innenpolitisch würde ich sagen, der Wiederaufbau war abgeschlossen. Die erste große Explosion des Bruttosozialproduktes war gewissermaßen vorbeigerauscht. Zwischen 1950 und 1958 ist allein das deutsche Bruttosozialprodukt hat sich verdoppelt und die Leute konnten also aufatmen. Zweiter Hauptpunkt, die kritische Periode der Demokratie war bereits vorbei. Sie fiel im Großen und Ganzen in die ersten 4-5 Jahre der Ära Adenauer. In der Zwischenzeit hatte man sich daran gewöhnt, was eine parlamentarische Demokratie ist. Normalisierung also. Dritter Hauptpunkt, eine große internationale Krise, im Grunde die einzige echte Kriegsgefahr, in der sich die Bundesrepublik befand, über Berlin, später Kuba. Wenn Sie also so wollen, ein Leben schon in gesicherten wirtschaftlichen Verhältnissen, aber am Rande eines Vulkans, der jeden Monat ausbrechen konnte. In die Zeit der Adenauer-Ära fiel auch der Mauerbau vom 13. August 1961, dokumentierte diese damals auch augenfällig gewordene Teilung Deutschland, das Scheitern der Adenauerschen Deutschlandpolitik, das Verspielen der Wiedervereinigung durch die in der Adenauer-Ära von 1949 bis 1957 vollzogene Westintegration der Bundesrepublik. Der Haupteindruck des Mauerbaus war wohl der, dass sowohl die Sozialdemokraten in Berlin, Willy Brandt, der damals regierender Bürgermeister war, wie die Bundesregierung in Bonn, also alle Parteien einschließlich der öffentlichen Meinung, sich überlegen mussten, können wir mit einer Politik weitermachen, die DDR völlig ignoriert. Es war nicht eine Politik, die nur von der Bundesregierung betrieben worden ist, sondern durchgehend von allen Parteien mit Modifikationen. Insofern wird man sagen müssen, der Gedanke gegen die DDR und mit dem Ziel, die DDR durch internationale Verhandlungen früher oder später verschwinden zu lassen, der ist psychologisch mit dem Mauerbau tatsächlich ad absurdum geführt worden. Innenpolitisch war die Spiegel-Affäre von 1962 die wohl schwerste Regierungskrise der Ära Adenauer, auch die große Strauß-Affäre. War die Spiegel-Affäre aber nicht auch Ausdruck des illiberalen Meinungs- und Kulturklimas damals in der Bundesrepublik? Ich habe mich gewundert bei der nachträglichen Arbeit an dieser Periode, wie liberal sie tatsächlich gewesen ist. Aber es ist richtig, im Bereich des Staatsschutzes gab es aus früheren Zeiten her noch eine schärfere Gesetzgebung, als das später der Fall gewesen ist. Und es ist damals tatsächlich, ich habe das ja an den Universitäten erlebt, das Meinungsklima als eine Auseinandersetzung zwischen einem mehr liberalen, auf den Grundrechtsschutz ausgerichteten Staatsverständnis, das den Staat in erster Linie begriffen hat als Garanten der Sicherheit gegen außen und innen. Und gerade da diese Auseinandersetzung unter der Drohung eines Dritten Weltkrieges erfolgte, nämlich während der Kuba-Krise, hat diese im Grunde unauflösbare Entgegensetzung von Grundrechtsschutz und Staatsschutz in Krisenzeiten so besonders dramatisch und aufregend gewirkt. Wenn Sie, Herr Professor Schwarz, eine historisch kritische Bewertung der Adenauer-Ära von 1957 bis 1963 vornehmen, vielleicht auch von 1949 bis 1963, worin sehen Sie dann die Bedeutung Adenauers und wo, würden Sie sagen, sind Entwicklungen eingeschlagen worden, die sich belastend für die Bundesrepublik ausgewirkt haben? Ja, ich sehe die Bedeutung Adenauers in zweierlei. Erstens, er hat die orientierungslosen Deutschen, die durchs Dritte Reich desorientiert waren. Viele Millionen wussten ja überhaupt nicht, was eine demokratische Verfassungsstaat ist, wie er funktioniert, dass er gut ist, dass er besser ist als alle anderen Staatsformen. Er hat diesen Menschen beigebracht, dass es sinnvoll ist, in einer solchen Ordnung zu leben. Das ist angesichts des Umstandes, dass die vorher in großen Massen dem Hitler nachgelaufen sind, eine ganz große politische Leistung. Und der zweite Punkt, er hat den Westdeutschen beigebracht, dass man erstens sich umsehen muss, wo die Freunde des eigenen Landes stehen, und zweitens dann auch bereit ist, mit diesen Freunden selbst unter Risiken zusammenzugehen. Und das waren eben die westlichen Demokratien. Und diese beiden Hauptpunkte, Stabilisierung der Demokratie, Einbindung dieses Staates in die westliche Gemeinschaft, das ist seine große Leistung gewesen. Nun, der Kritikpunkt Punkt. Wahrscheinlich war der kritischste Punkt, dass in den späten 50er, frühen 60er Jahren Adenauer nicht mehr bereit oder in der Lage gewesen ist, den Westdeutschen klarzumachen, dass die Bundesrepublik kein Provisorium ist, sondern auf sehr, sehr lange Zeit ein Definitivum, dass wir also in der Frage der deutschen Einheit, der Wiedervereinigung einen anderen Weg beschreiten müssen. Er hat das zwar gesehen, er hat Ansätze in dieser Richtung versucht, aber er ist aus vielen Gründen nicht mehr dazu gekommen, dies zu gestalten. Dieses Problem musste er seinen Nachfolgern überlassen. Über die kulturelle, über die kulturpolitische Entwicklung und Atmosphäre der Adenauer-Ära hier nur eine pauschale Anmerkung. Kreativ war diese Epoche. Die wichtigsten Schriftsteller jener Jahre haben heute Weltrang. Heinrich Böll, der Literaturnobelpreisträger, Günter Grass, Siegfried Lenz, Hans Magnus Enzensberger, Martin Walzer sind nur einige Namen. Zugleich aber konnte in der Adenauer-Ära die fatale deutsche Schwäche, zwischen Macht und Geist keinen Ausgleich finden zu können, nicht überwunden werden. Viele der exilierten deutschen Schriftsteller fanden in der Adenauer-Ära hierzulande keine Heimat mehr. Auch Erhard hatte zu den Schriftstellern kein glückliches Verhältnis. Im Zorn hatte er sie einmal sogar als Pinscher beschimpft. Glücklos war er auch als Bundeskanzler. Im November 1966 musste der Vater des deutschen Wirtschaftswunders mitten in der nach heutigen Maßstäben milden Wirtschaftskrise zurücktreten. Welcher Paradigmawechsel in der Bundesrepublik damals durchbrach, von der Adenauer-Ära zur sozialliberalen Koalition dann von 1969, dazu eine Gegenüberstellung. Zwei Symbole. Coca-Cola, das Erfrischungsgetränk, das in den 50er Jahren mit dem Slogan »Mach mal Pause« warb, und die Blue Jeans, die man in den Jahren der Studentenrebellion auch intellektuell trug. Zwei Ausschnitte aus Sendungen über Coca-Cola, das Evangelium der Erfrischung, und über die Blue Jeans, die blaue Internationale. La da da di di da di da di da di. Yes, friends, it's time for another transcribed session of the Coke Club. An informal get-together, arranged for us by your friendly neighbor. Die Coca-Cola-Flasche zwischen den Säulen eines Tempels, so zeigte der Spiegel die Handelsmarke auf dem Titelblatt. In Italien erschien Uncle Sam in der Gestalt einer mit Stars und Stripes geschmückten Cola-Flasche ebenfalls auf der Titelseite. Auch auf Fotos aus der Dritten Welt, beispielsweise von Kundgebungen vor Amerika-Häusern oder amerikanischen Botschaften, ist der Markenartikel auszumachen. So führten persische Studenten eine Freiheitsstatue mit sich, die in ihrer ausgestreckten Hand nicht die Fackel der Freiheit, sondern eine Coca-Cola-Flasche hielt. Ob im guten oder bösen Sinn, die braune Limonade, die zu 99% aus Wasser und Zucker besteht, gilt überall auf der Welt als die Urquelle des Amerikanismus. Coca-Cola, so hat es ein Repräsentant der Muttergesellschaft in Atlanta ausgedrückt, ist the most American thing. Schon sehr früh in ihrer bald 100-jährigen Geschichte verband die Coca-Cola Company ihr Produkt mit allem, was amerikanisch ist. 1905 erschien eine Anzeige mit einem Baseballstar, der sich mit Cola stärkt. 1932 legte sich die Firma ein eigenes Baseballteam zu, als Werbeträger. Im Radio liefen die dazugehörenden Refreshment Musicals. The Victory Parade of Spotlight Fans! Ungefähr zur selben Zeit erschien im US-Magazin Vogue ein Foto mit den drei amerikanischen Dingen. Ein Baseball, ein Hotdog und eine Coca-Cola-Flasche. Die Cola-Leute in Atlanta sahen darin das schönste symbolische Porträt, das je vom amerikanischen Lebensstil gemacht wurde. Weniger begeistert dürften sie gewesen sein, als der Pop-Art-Künstler José Renault ein ähnliches Stillleben arrangierte, der Coca-Cola-Flasche, außer den Hot Dogs, aber noch einen Autoreifen, einen elektrischen Stuhl, die Unabhängigkeitserklärung und einen Atompilz zugesellte. Das Ganze nannte er Fata Morgana USA. 1945 hieß es in einer Zeitungsanzeige: Wenn du das Häfe Coke hörst, hörst du die Stimme Amerikas. Robert Woodruff, der große alte Mann von Coca-Cola, von 1929 bis 1958 Präsident und Miteigner der Company, prägte einst die Formel: Coca-Cola ist eine Religion, so gut wie ein Geschäft. Dieses angelsächsisch-kalvinistische Glaubensbekenntnis war die Coca-Cola-Richtschnur bis in die 60er Jahre. In diese Zeit fallen die großen Limonadenmissionen über die Grenzen Amerikas hinaus, wurde das Evangelium der Erfrischung um den Globus getragen. Und der Slogan, mit dessen Hilfe Woodruff das Produkt groß machte, The Pause That Refreshes, in der ganzen Welt als die erfrischende Pause bekannt, war das nicht eine Adaption von Jesus' eigenen Worten? Kommt zu mir, die ihr beladen seid, ich will euch erfrischen. In den 50er Jahren startete die Company im Radio, dem damals führenden Werbemedium, eine Reihe von Sendungen mit berühmten Soul-Sängern, die das Erfrischungsmotiv gefühlvoll variierten. Hier die Aufnahme mit Ray Charles. Hey, it's Ray Charles. You know when I tell you that my throat is dry, well then a Coca put a smile on my face. Because things go better with Coca-Cola. Things go better with Coke. Mm-hmm. Life is so much fun when you're refreshed. Coke refreshes you best. Coke has a taste you'll never get tired of. Coke after Coke after Coke. Because things go better with Coke. Well, now my boyfriend knows where. Everybody swing into White Levi's, young America's favorite pants. White Levi's are slim, trim, and long a limb, and tough as a course in solid geometry. White Levi's are the thing to wear, unless you square. Get White Levi's today. Die Sache ist beinahe so alt wie Amerika, das Land, aus dem sie kommt. Doch so zeitlos wie ein Evergreen. Sie ist in hunderten Millionen Exemplaren über die ganze Welt verbreitet. Aber die Soziologen und Psychologen werden nicht schlau aus ihr. Die Sache ist stofflich, im wahrsten Sinne des Wortes, und doch eine Philosophie. Eine Philosophie, die es in 48 Größen gibt, die sehr bequem ist und so ziemlich jedem passt. Was auch immer das Faszinierende an diesen blauen Baumwollhosen sein mag, der schiere Gebrauchswert oder die eingewebte Weltanschauung, eins ist sicher. Jeans sind der größte Bekleidungshit seit der Erfindung des Feigenblatts. Von 1850, als der deutsche Auswanderer Levi Strauss die erste Röhrenhose schneiderte, bis 1975 wurden weit mehr als 1 Milliarde Jeans verkauft. Niemals in der Geschichte der industriellen Warenproduktion hat es ein Produkt gegeben, das sich nahezu unverändert über einen so langen Zeitraum auf dem Markt behaupten konnte. Ungefähr ab 1965, mit dem Eintritt der Beatles in die neuere Geschichte, wächst der bis dahin stagnierende Jeans-Trend zu einem beispiellosen Boom heran. Im Sog der sich international ausbreitenden Popkultur erzielen die Jeans-Hersteller jährlich Zuwachsraten bis zu 200 Millionen Dollar. In knapp einem Jahrzehnt steigt diese Handelsware des amerikanischen Westens, die noch bis Anfang der 50er Jahre in New York so gut wie unbekannt war, zu einem Weltartikel auf. Aus der Sicht der Psychologen stellen sich die Jeans als Träger von sexuellen Symbolen und Haltungen dar. Der Psychoanalytiker Charles Reich hält sie für eine Declaration of Sensuality, eine Erklärung der Sinnlichkeit, was bisweilen auch eine sinnliche Kriegserklärung bedeuten kann. So glaubt der englische Soziologe Jock Young, dass gerade weibliche Jeansträger die Hautengen dazu benutzen, auf eine aggressive Weise ihre erotische Anatomie auszudrücken. Durch das männliche Attribut Jeans, so fand er, können Frauen ihre weibliche Sexualität schärfer akzentuieren. Tatsächlich sind Jeans zu einer Art Körpersprache geworden, mit deren Hilfe gerade Frauen ihr sexuelles Selbstbewusstsein auszudrücken gelernt haben. Feminismus und Blue Jeans, so sagte Gloria Steinem, Wortführerin der Women's Lib, sind Amerikas einzige vernünftige Exportartikel. Am 1. Dezember 1966 hatte die Große Koalition von CDU, CSU und SPD unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und seinem Stellvertreter und Außenminister Willy Brandt ihr Amt angetreten. Von der CDU war die Große Koalition eher unwillig eingegangen worden. Die meisten SPD-Politiker sahen dagegen in ihr eine Chance, endlich die Regierungsfähigkeit der Sozialdemokratie zu beweisen. Alex Möller in einer Zeitgenossensendung. Mein Verhältnis zur Großen Koalition, na, ich kann nur sagen, es war nicht mein Lieblingskind. Es hat einen Teil in der Parteiführung gegeben, der nicht mit der Bildung einer Großen Koalition sympathisiert hat, zum Beispiel Herr Brandt oder zum Beispiel Herr Möller. Aber ich habe in den Verhandlungen um die Große Koalition und bei Verhandlungen mit der FDP-Fraktion doch einfach erkennen müssen, dass das für die damalige Situation der beste vertretbare Weg sein würde. Mir kam es darauf an, die Situation zu benutzen, um die SPD in die Regierungsverantwortung zu bringen, gegenüber der Öffentlichkeit nachzuweisen, dass wir regierungsfähig sind, und dann mit einem sozialdemokratischen Bundespräsidenten im Hintergrund in den Wahlkampf zu gehen. Das war meine Rechnung und die Rechnung ist, glaube ich, aufgegangen. Haben Sie und hat die SPD damals gesehen, dass diese Große Koalition auch mit eine Ursache für die Studentenrebellion war? Also, dass da Schwierigkeiten eintreten würden, das war uns klar. Aber wir haben geglaubt, wir würden sie schneller und überzeugender überwinden können, als das tatsächlich geschehen ist. Und für mich persönlich kann ich sagen, dass ich zwar davon ausgegangen bin, es wird besonders heftig an den Universitäten, dass ich aber bis zu diesen letzten Konsequenzen der Unruhen und der Tatsache, dass man einfach zu einer Staatsverdrossenheit und mehr als Staatsverdrossenheit kam. Das habe ich nicht geglaubt, dass es so weit gehen würde. Die Verdrossenheit der jungen, vor allem der studentischen Generation Ende der 60er Jahre, die Studentenrebellion, hatte vielerlei Ursachen. Zunächst der Aufstand gegen die Vätergeneration, die Frage, was die Väter während des Dritten Reiches gemacht hatten. Zugleich entdeckte diese Generation ein wissenschaftlich-theoretisches Erbe, das bisher verschüttet verpönt war. Der Marxismus und die kritische Theorie der Frankfurter Schule um Herbert Marcuse, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Die studentische Sehnsucht nach Emanzipation, nach einem Ende der Entfremdung und Ausbeutung, war begleitet vom Engagement für die Befreiung der Länder der Dritten Welt. Dem Kampf gegen die Notstandsgesetze, den Aktionen der außerparlamentarischen Opposition, der Parole enteignet Springer, entsprachen der Protest gegen den Vietnamkrieg der USA, die Parole schafft zwei, drei, schafft viele Vietnams, wie die Demonstrationen gegen den Besuch des Schahs von Persien in der Bundesrepublik, bei dem in Berlin der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wurde. Das Attentat auf Rudi Dutschke am Gründonnerstag 1968 war symbolisch auch das Ende dieser Bewegung. Dutschke starb an den Spätfolgen dieses Attentats. Viele begaben sich auf den Marsch durch die Institutionen. Einige rutschten in den Terrorismus ab. Ein zu einem Mythos gewordenes Vorbild der Studentenrebellion war damals der argentinische Freiheitskämpfer Che Guevara, dessen Poster für viele eine neue Welt verkörperte. Auszüge aus einer Sendung über Che Guevara. Autor Klaus Simon, an deren Ende der Politologe Kurt Sontheimer den Mythos Guevara analysiert. Musik. gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe, Hass, doch nie Furcht sah, Kommandante Che Guevara. Elf Monate sind seit dem Beginn unserer Guerilla ohne Schwierigkeiten vergangen. Der Vormittag verlief ohne Gefahr, in einer fast idyllischen Stimmung. Gegen 12.30 Uhr betrat eine Alte, die ihre Ziege weidete, die Schlucht, in der wir unser Lager aufgeschlagen hatten. Wir haben sie festnehmen müssen. Die Frau gab keinerlei glaubwürdige Auskunft über die Soldaten. Gegen 17.30 Uhr gingen Inti, Anicete und Pablito zum Haus der Alten, die zwei Töchter hatte, die eine kränklich, die andere ein halber Zwerg. Wir gaben ihr 50 Pesos und verpflichteten sie, nichts auszuplaudern. Wir hatten jedoch trotz ihrer Versprechungen wenig Hoffnung, dass sie sich daran halten werde. Wir, die restlichen 17, brachen bei sehr schwachem Mondschein auf. Der Marsch durch die Schlucht, in der wir uns befanden, war sehr ermüdend. Wir hinterließen zahlreiche Spuren. Es gab keine Häuser in der Nähe, jedoch bewässerte Kartoffelfelder. Gegen 2 Uhr machten wir Halt, denn es war nutzlos, noch weiterzugehen. Die Armee brachte eine undurchsichtige Meldung, nach der sich in Serrano 250 Mann aufhalten sollen, um den 37 Eingekesselten jeden Durchgang abzuriegeln. Unser Rückzugsgebiet war zwischen den Flüssen Acero und Oro angegeben. Die Nachricht scheint ein Ablenkungsmanöver. Höhe 2000 Meter. Diese lakonischen Beobachtungen und Feststellungen beenden das bolivianische Tagebuch des Doktors der Medizin Ernesto Guevara de la Serna, inzwischen aller Welt bekannt als der Berufsrevolutionär Che Guevara. Seit dem 7. November 1966 hatte er in einen deutschen Ärztekalender mit seiner kleinen, regelmäßigen Schrift, die die Waagerechte der Zeilen pedantisch einhielt, Tag für Tag und Stunde um Stunde, alles das notiert, was ihm und seinen revolutionären Weggefährten im bolivianischen Urwald der auslaufenden Anden begegnete, zustieß, was sie gefährdete und am Ende vernichtet. Er brachte es nicht einmal auf 365 Tagesnotizen. Die letzte, eben zitierte Eintragung, steht unter dem Datum des 7. Oktober 1967. Am folgenden Tage kam es zum letzten Gefecht mit den Verfolgern, einer von den Nordamerikanern ausgebildeten bolivianischen Spezialtruppe, den Rangern. Che wurde verwundet. Als die ersten Soldaten ihm gegenüberstanden und auf ihn anlegten, rief er ihnen entgegen: Schießt nicht. Ich bin Che Guevara und für euch lebend mehr wert als tot. Er wurde gefangen genommen. Am 9. Oktober 1967 erhielt der bolivianische Staatspräsident General Barrientos ein verschlüsseltes Telegramm mit dem bekannten Konklave-Text Habimus Papam. Er telegrafierte zurück: Grüßen Sie den Papst. Die Grüße waren der Erschießungsbefehl. Der tote Ernesto Guevara. Sein propagandistisch fotografiertes Konterfei tut seiner menschlichen Würde keinen Abbruch. Aber es legt den feige, makabren Stolz seiner Häscher verräterisch offen. Der Tote ähnelt in der Tat, wie viele damals feststellten und daraus eine Legende machten, den nazarenischen Darstellungen der Christusfigur. Aber Guevara war kein Christus, auch wenn Millionen junger Leute, die das bekannte Poster an die Wände ihrer Buden hängten, sozusagen eine reproduzierte Ikone ihrer Freiheitsvorstellungen, sich dieses einredeten. Das Selbstbewusstsein dieser Regierung wird sich als Toleranz zu erkennen geben. Sie wird daher auch jene Solidarität zu schätzen wissen, die sich in Kritik äußert. Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte. Deshalb suchen wir das Gespräch mit allen, die sich um diese Demokratie mühen. Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren haben manche in diesem Land befürchtet, die zweite deutsche Demokratie werde den Weg der ersten gehen. Ich habe dies nie geglaubt. Ich glaube dies heute weniger denn je. Nein, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen ein Volk, der guten Nachbarn sein und werden, im Innern und nach außen. Mehr Demokratie wagen, mehr Humanität in der Gesellschaft, gleiche Lebenschancen, Reformen nach innen, zum Beispiel der Reform des Paragraphen 218, und eine neue Ostpolitik, das sind die Schlüsselworte, mit denen die sozialliberale Koalition ihre Politik selber kennzeichnete. Die innengesellschafts- und wirtschaftspolitischen Anstrengungen dieser Regierung wurden allerdings bei weitem von ihren außen- und deutschlandpolitischen Erfolgen übertroffen, die in enger Abstimmung mit den USA betrieben und auch durch die internationale Entspannung zwischen den Supermächten USA und UdSSR gefördert worden war. Deutsche Politik nach 1945 war, bei allen Aufbauleistungen hüben wie drüben, nicht zuletzt eine Funktion der Politik der Mächte, die Deutschland besiegt und besetzt hatten. Die Machtkonfrontation zwischen Ost und West überwölbt seitdem die deutsche Situation und teilt Europa. Dies sagte Bundeskanzler Brandt am 19. März 1970 in seiner Grundsatzrede in Erfurt bei seinem Treffen mit dem DDR-Ministerratsvorsitzenden Willi Stoph, dem Auftakt der sozialliberalen neuen Ostpolitik. Reportagen vom 19. März. Um 7.45 Uhr wurde bei Melsungen die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR erreicht und hier stiegen der Staatssekretär beim Ministerrat der DDR Kohl und der Protokollchef Regierung der DDR Herr Hein in den Salonwagen des Bundeskanzlers und begrüßten ihn. Dies ging ohne jedes Zeremoniell ab. Herr Kohl sagte, im Interesse der Sicherheit und des Friedens wünsche er deren Verhandlungen einen guten Verlauf. Und der Bundeskanzler sagte, vielen Dank, guten Morgen, bitte nehmen Sie Platz, legen Sie ab, was kann ich Ihnen anbieten. Dies war die einfache, kurze Zeremonie bei der Einfahrt in die DDR. Es ist 10.33 Uhr. Die Portale zum Erfurter Hauptbahnhof gehen auf und die Fotografen, die vom Bahnsteig herunter Willy Brandt und seinen Gastgeber Willi Stoph begleiten, kommen jetzt zur Tür heraus. Im Bahnhof ist ein roter Teppich ausgelegt. Hier draußen auf dem Bahnhofsvorplatz sind zwei weiß umkleidete Pressetribünen aufgestellt und dazwischen mit roten Kordeln der Weg, den Willy Brandt jetzt betritt. Links neben ihm Willi Stoph, dahinter die Mitglieder der Delegation. Sie gehen mit raschen Schritten diese etwa 50 Meter hinüber zum Hotel Erfurter Hof, an dessen Eingang die Flagge der Bundesrepublik und die Flagge der DDR nebeneinander hängen. Und jetzt betritt man die Straßenbahnschienen und überquert sie. Die Bevölkerung ruft Willi, Willi, Sie hören es, meine Damen und Herren. Und diese etwa 2.000 bis 3.000 Menschen haben kurz bevor Willy Brandt hier ankam, die Absperrungen der Polizei durchbrochen, die sie weit weghalten sollten, und haben sich 50 Meter mehr Nähe zu diesem Ereignis erkämpft. Und jetzt durchbrechen sie die Sperre wieder und laufen hinüber zum Tor des Hotels Erfurter Hof. Man hat versucht, sie mittels eines vorgefahrenen Straßenbahnwagens von dieser Absperrung wegzuhalten. Aber sie haben sie nun einfach durchbrochen und laufen zum Tor dieses Hotels hin. Und die beiden Politiker, die heute dieses Erfurter Gespräch führen wollen, sind bereits durch den Eingang des Hotels vorbei an den beiden Posten der Volksarmee, die mit weißem Koppelzeug und weißen Handschuhen hier vor dem Erfurter Hof Posten gefasst haben, vorbeigegangen hinein zu dieser Besprechung. Und in diesem Augenblick kann man sagen, dass das Interesse der Bevölkerung an diesem Besuch wirklich so ist, wie mancher es erwartet hatte. Die Menschen sind einfach durch die Polizeiabsperrungen hindurchgebrochen und haben damit zum Ausdruck gegeben, dass sie von diesem Gespräch einen Fortschritt erwarten, einen Fortschritt in die Richtung, von der man sagt, dass sie eine Annäherung bringt und auch eine bessere Verständigung zwischen den Menschen in beiden Teilen Deutschlands. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt die Rufchöre, die Spruchchöre Willy Brandt, Willy Brandt. Die Ordnung hat sich völlig aufgelöst. Die Erfurter sind inzwischen dicht gedrängt vor dem Hoteleingang und ich frage mich, welche politischen Folgen dieses nicht vorhergesehene, diese nicht vorhergesehene Reaktion der Erfurter und offenbar die falsche Einschätzung haben werden. Die Folgen sind bis heute noch nicht abzuschätzen. Die Stationen der Brandt-Scheel-Ostpolitik jedenfalls waren der deutsch-sowjetische Gewaltverzichtsvertrag von 1970, in dem beide Vertragspartner sich über den beiderseitigen Gewaltverzicht hinaus verpflichteten, die territoriale Integrität aller Staaten in Europa in ihren heutigen Grenzen uneingeschränkt zu achten, einschließlich der Oder-Neiße-Linie, die, so der Vertragstext weiter, die Westgrenze der Volksrepublik Polen bildet und die Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Dem Moskauer Vertrag folgte der Vertrag mit Warschau, unterzeichnet am 7. Dezember 1970, später 1973 der Vertrag mit der CSSR, das Vier-Mächte-Abkommen vom September 1971 über Berlin, das Abkommen Bonns mit Ost-Berlin über den Transitverkehr, der Verkehrsvertrag zwischen beiden deutschen Staaten 1972 und schließlich der Grundvertrag mit der DDR am 21. Dezember 1972. In ihm verzichten beide Vertragspartner auf die Alleinvertretung und bekräftigen die Unverletzlichkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenze, jetzt und in Zukunft, und verpflichten sich zur uneingeschränkten Achtung ihrer territorialen Integrität. Von welchen Überlegungen die sozialliberale Ostpolitik ausging, dazu Paul Frank, in jenen Jahren Staatssekretär im Auswärtigen Amt und dabei maßgeblich an der Aushandlung der Ostverträge beteiligt. Ein Ausschnitt aus einem Zeitgenossengespräch. Es kam darauf an, von dem Konzept des theoretischen oder philosophischen Gewaltverzichts zu einem substanziellen, vertraglichen Gewaltverzicht zu kommen. Wir wollten in den Verträgen sagen, im Hinblick auf die und die Grenze zum Beispiel, werden wir keine Gewalt anwenden. Dadurch ist die Welt überhaupt nicht verändert worden, sondern es ist jenes kleine Maß an Vertrauen und Sicherheit geschaffen worden, das notwendig ist, um von da aus weiterzubauen. Sie waren dann an allen Vertragsverhandlungen mit beteiligt, am Moskauer Gewaltverzichtsvertrag, am Vertrag mit Prag und am Vertrag mit Warschau. Was war eigentlich, wenn Sie das im Nachhinein betrachten, die größten Schwierigkeiten in den Verhandlungen mit der Sowjetunion? Alle drei Verträge, die Sie genannt haben, fügen sich in eine einheitliche Architektur ein, wenn ich so sagen darf, die, das muss man offen zugeben, der Tatsache Rechnung trägt, dass die Vormacht im Warschauer Pakt Sowjetunion heißt. Das nicht anzuerkennen wäre ein Verstoß gegen den notwendigen Realismus. Trotzdem hat jeder der Verträge spezifische Schwierigkeiten mit sich gebracht. Das Hauptproblem im Vertrag mit der Sowjetunion bestand darin, einen Vertrag zu schließen, der einerseits der Sowjetunion genügend Beruhigung und Sicherheit über die deutschen Absichten in der Zukunft gibt, über die Absichten der Bundesrepublik Deutschland präziser gesagt, andererseits aber nicht den Charakter eines Ersatzfriedensvertrages, eines Separatfriedensvertrages trägt und somit verfassungsmäßig ist. Wir mussten mit der Möglichkeit rechnen, dass dieser Vertrag vor das Bundesverfassungsgericht gebracht würde und somit musste er dem Wiedervereinigungsgebot in Grundgesetz Genüge tun. Und das ist auch der Fall. Die Hauptschwierigkeit war also, den im Moskauer Vertrag ausgesprochenen Gewaltverzicht als ein Ausfluss, als eine Konsequenz des allgemeinen Gewaltverzichts anzusehen, wie er in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt ist, andererseits aber ihn auszusprechen in Bezug auf eine konkrete Grenzführung, nämlich die Grenze, wie sie damals in Europa verlief und wie sie heute noch verläuft. Um diese Konstruktion zu erreichen, war es immerhin notwendig, dass das Politbüro in Moskau zweimal zusammentrat. Und es ist erreicht worden, einmal durch die Formulierung im Vertrag, zweitens durch eine gemeinsam mit der Sowjetregierung abgestimmte Note an die drei westlichen Alliierten und drittens durch den sogenannten Brief zur deutschen Einheit. Wie beurteilen Sie heute die Verträge von 1970, nachdem Sie all die Kritik, die beispielsweise von der Opposition gekommen ist, gehört haben, dass die Verträge beispielsweise zu schnell ausgehandelt worden sind, dass sie Rechtsposition der Bundesrepublik aufgegeben habe? Und wie beurteilen Sie die Verträge auch heute unter dem Blickwinkel der Entspannungspolitik oder dem Scheitern der Entspannungspolitik, nachdem jetzt die Sowjetunion beispielsweise in Afghanistan einmarschiert ist? Ja, sehen Sie, die Einwände oder die Kritik der Opposition, es sei zu schnell verhandelt worden oder nicht sorgfältig genug verhandelt worden, oder es gab Leute, die sich von Verhandlungen ausgeschlossen fühlten, die da verbittert sind. Das alles, es ist nicht entscheidend, das kann man verstehen, nicht wahr? Auf Französisch gibt es ein Sprichwort, das heißt, die Abwesenden haben immer Unrecht. Les absents ont toujours tort. Was die Verträge selber angeht, bin ich heute mehr als 1970 der Meinung, dass sie eine absolute Notwendigkeit waren. Und dass es höchste Zeit war, 1970, sie abzuschließen. Denn ein Land in der Mitte Europas mit Grenzen nach Nord und Süd, nach Ost und West, das so viele Nachbarn hat, ein solches Land kann nicht darauf verzichten, seine Beziehungen, die ja seit 1955 bestanden, mit der Sowjetunion, mit Polen, mit der Tschechoslowakei, mit der DDR und so weiter, vertraglich vernünftig zu regeln. Das hat mit Entspannung, mit sogenannter Entspannung, nur gar nichts zu tun. Und in Verhandlungen mit osteuropäischen Kollegen habe ich immer wieder gesagt, ich will von dem Wort Entspannung gar nichts hören. Das sagt für mich gar nichts. Meine Ziele sind viel bescheidener. Ich bin ein ganz einfacher Mensch, wissen Sie. Ich will nicht die Beziehungen entspannen, ich will sie verbessern. Das verstehen die Menschen. Und das ist unser Interesse, das ist das Interesse der osteuropäischen Partner. Und die Verträge haben im Grunde genommen nichts anderes getan, als eine Grundlage zu schaffen, um eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen in der Zukunft zu erreichen. Sie müssen ausgefüllt werden mit Leben, dazu sind sie da. Die Verträge selber regeln nichts. Die schaffen nur die notwendige Vertrauensgrundlage. Es entspricht dem Interesse des ganzen deutschen Volkes, die Beziehung gerade zur Sowjetunion zu verbessern. Sie ist nicht nur eine der großen Weltmächte, sie trägt auch ihren Teil der besonderen Verantwortung für Deutschland als Ganzes und für Berlin. Morgen sind es 9 Jahre her, dass die Mauer gebaut wurde. Heute haben wir, so hoffe ich zuversichtlich, einen Anfang gesetzt, damit der Zerklüftung entgegengewirkt wird. Damit Menschen nicht mehr im Stacheldraht sterben müssen, bis die Teilung unseres Volkes eines Tages hoffentlich überwunden werden kann. Bundeskanzler Willy Brandt im August 1970, eine Woche nach der Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Vertrags, im Fernsehen aus Moskau zur Bevölkerung der Bundesrepublik. Die Ostpolitik, für die Willy Brandt 1971 den Friedensnobelpreis verliehen bekam, war die innenpolitische Kontroverse zwischen Regierung und Opposition in jenen Jahren. Einer der Höhepunkte der Auseinandersetzung, das konstruktive Misstrauensvotum des CDU-Vorsitzenden Rainer Barzel im Bundestag am 27. April 1972, mit dem Brandt als Bundeskanzler gestürzt werden sollte. Barzel fehlten bei der Abstimmung jedoch 2 Stimmen zur erforderlichen absoluten Mehrheit. Aus einer Reportage von jenem Tag. Bonn hat in der Tat heute einen großen Tag. Hochgradige Nervosität bei allen, Selbstsicherheit bei den Koalitionsparteien, Siegesgewissheit bei der Christlich-Demokratischen Union. Wetten werden noch abgeschlossen. Sie stehen 50-50, +1, -1 für oder gegen Brandt, +1 für oder gegen Rainer Barzel. Die Kontrahenten stehen in kleinen Gruppen zusammen. Alle haben noch einmal die Strategie besprochen. Die Parteioberen sitzen in ihren Kommandostühlen und die Fraktionsgeschäftsführer zählen anhand der Anwesenheitsliste, ob die Fraktionen vollzählig vertreten sind. Der schwerkranke Baron von Guttenberg wird auf dem Rollstuhl zur Abstimmung herbeigeführt. Etwa 500 Journalisten umlagern die Szenerie hier in der Lobby. In der Tat ein gespenstiges Bild, eine Szenerie voll dramatischer Wirklichkeit. Ich gebe jetzt direkt in den Plenarsaal. Das Wort zur Begründung wird gewünscht. Abgeordnete Dr. Kiesinger hat das Wort. Der Bundestag wurde beschließen. Der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt das Misstrauen aus und wählt als seinen Nachfolger den Abgeordneten Dr. Rainer Barzel zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundespräsident wird ersucht, Bundeskanzler Willy Brandt zu entlassen. Meine Damen und Herren, die CDU-CSU schlägt den Abgeordneten dieses Hohen Hauses vor, Dr. Rainer Barzel, in der vom Grundgesetz vorgeschriebenen freien und geheimen Wahl zum neuen Bundeskanzler zu wählen. Dieser Mann hat vor allem in den vergangenen 2,5 Jahren jene Eigenschaften und jene Kraft bewiesen, die ihn zur Führung dieses schweren, hohen und verantwortungsvollsten Amtes befähigt. Das Wort hat der Abgeordnete Wehner. Die Fraktion der SPD weist diesen Antrag zurück. Bundeskanzler Willy Brandt hat das Vertrauen der Fraktion der SPD. Kein Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion unterstützt diesen Antrag. In Bonn ist natürlich die Stimmung jetzt auf der Hochglut. Das heißt, man erwartet in 1-3 Minuten das Ergebnis. Jeden Augenblick wird das Ergebnis kommen. Ein Moment, hier passiert gerade etwas. Ich gehe drum, gucke rein. Ich glaube, hier, Baden-Baden, bitte schalten Sie sich ein. Ich kann das jetzt, oder bleiben Sie hier. Wolfgang Wiedermeier geht mit dem Kocke-Bocke jetzt an die Türe. Ich glaube. Jemand rief das Wort Mehrheit, aber es war nicht feststellbar für wen. Okay, meine Damen und Herren, hochdramatisch jetzt. Die SPD stürzt daraus. Ich kann keinen Lock verstehen. Ich sehe nur, wie die Leute verrückt fühlen hier. Einen Moment. Paschner kommt gerade und geht weiter. Ja, es wird eine Zahl gerufen, die ich allerdings nur unter Vorbehalt weitergeben kann. 248. Das würde heißen, Barzel hat nicht gewonnen, aber wir müssen abwarten, was der Präsident von Hasselt gleich bekannt geben wird. Das ist das, was wir jetzt sehen, großer Jubel bei der SPD, Betroffenheit bei der Union, wie man sich denken kann. Jetzt wird Kanzler Brandt, ein Beifall jetzt von seinen Fraktionsfreunden, Jubel bei der SPD, wie man sich denken kann. Das ist das, was wir von hier aus jetzt berichten können. Wolfgang Wiedermeier kommt ab. Aber es scheint klar zu sein. Ich glaube, 82 Stimmen, wir haben es jetzt mehrmals gehört. Wir hören auch hier den Beifall auf der Linke der Parlamentslinke, besonders gesehen rechts. Herbert Wehner, der eben den Beifall begrüßt würde. Die SPD-Abgeordneten gehen wieder in den Saal. Ich glaube, die Reaktion hier in der Lobby ist ganz eindeutig, dass das bestätigt wird, was wir gehört haben. 248. eine Stimme zu wenig. Ich höre jetzt 246. Ich kann jetzt nur spekulieren. Wir haben keine Möglichkeit, genau das Ergebnis zu bekommen. Meine Damen und Herren, die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Ich gebe das Ergebnis der Zählung der Stimmen bekannt. Von den stimmberechtigten Abgeordneten wurden abgegeben 260 Stimmen. Von den Berliner Abgeordneten 11 Stimmen. Von den 260 stimmberechtigten Abgeordneten haben für den Antrag mit Ja gestimmt 247, mit Nein 10 Abgeordnete, 3 Stimmen sind Enthaltungen. Von den Berliner Abgeordneten haben 10 Abgeordnete mit Ja gestimmt und ein Abgeordneter mit Nein gestimmt, keine Enthaltung. Nach Artikel 67 Absatz 1 des Grundgesetzes ist als Nachfolger des Bundeskanzlers gewählt, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Die absolute Mehrheit der stimmberechtigten Abgeordneten beträgt, wie Sie wissen, 249 Stimmen. Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Bachzel die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Vorschlag. Die deutsche Politik hat in diesen Jahren in vollem Bewusstsein weltpolitisch einiges in Bewegung gesetzt. Und in Kenntnis dieser Dimension hat der Kanzler auch sozusagen zu keinem Augenblick gezweifelt, dass er diese Sache durchführen muss, gleichgültig, ob er dann auch fällt. Er hat das heißt in vollem Bewusstsein des Risikos der Regierung, auch die Regierung, aufs Spiel gesetzt dafür. Er war der Auffassung, das ist richtig, damit stehen wir, damit fallen wir. Dies ist übrigens honoriert worden von den Wählern und von den Russen und von den Amerikanern. Und alle haben gesagt, à la bonheur, der Mann weiß, was er will, er sagt, was er meint und er bleibt dann sogar dabei. So Egon Bahr, einer der engsten Berater und Mitarbeiter Willy Brandts in jenen Jahren, in einer Würdigung. Nach dem Misstrauensvotum erzielte die sozialliberale Koalition einen grandiosen Wahlerfolg. Bei den Wahlen zum 7. Deutschen Bundestag am 7. November 1972 erreichte die SPD mit 45,8% der Wählerstimmen sogar die Mehrheit vor der CDU-CSU mit 44,9%. Die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition war von der Mehrheit der bundesdeutschen Wähler honoriert worden. Es war eine Ironie der Geschichte, dass der äußere Anlass für Willy Brandts Sturz, für seinen Rücktritt vom Amt des Bundeskanzlers, dann die Affäre Guillaume wurde. Brandt hatte die politische Verantwortung dafür übernommen, dass Günter Guillaume, ein enger Mitarbeiter von ihm im Bundeskanzleramt für die DDR, spionierte. Freilich war Brandt in seiner eigenen Partei, auch in der Führungsspitze, als Bundeskanzler nicht mehr unumstritten gewesen. Ein Schicksal, das sein Nachfolger Jahre später teilen sollte. Helmut Schmidt, der am 16. Mai 1974 als Bundeskanzler vereidigt worden war. Seine Regierungszeit stand hauptsächlich vor drei Herausforderungen: der strukturellen Arbeitslosigkeit im Gefolge der Öl-Weltwirtschaftskrise, der Debatte um den NATO-Doppelbeschluss und, Jahre zuvor schon, von der Herausforderung des Terrorismus. Im Oktober 1974 war der Berliner Kammergerichtspräsident von Trenkmann von der Roten Armee Aufbauorganisation ermordet worden. Ein Racheakt für den Hungertod des Bader Meinhof-Mitglieds Holger Mainz. 1977 wurde Generalbundesanwalt Buback ermordet, der Bankier Jürgen Ponto erschossen, der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer ermordet, die GSG 9 stürmte die entführte Boeing in Mogadischu, die Terroristen Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe werden in ihren Zellen in Stuttgart-Stammheim tot entdeckt. Die innenpolitischen Kontroversen um die effektivste Bekämpfung des Terrorismus, die Suche nach Verantwortlichen, auch nach intellektuellen Drahtziehern, auch Heinrich Böll blieb vor Verunglimpfungen nicht verschont, polarisierte die innenpolitische Atmosphäre. Eine Rolle dabei hatte von Anfang an der sogenannte Radikalenerlass gespielt, der 1972 von Bundeskanzler Brandt und den Regierungschefs der Länder zur Abwehr Radikaler im öffentlichen Dienst verabschiedet worden war, was Brandt später als Fehler bezeichnete. Das Wort vom Polizeistaat kam damals auf. 1979, zum 30. Jahrestag des Grundgesetzes, fragte daher Klaus Ficke in einer Welt von Heute-Sendung nach der Verfassung der Bundesrepublik. Regelnachfrage war der Titel seiner Sendung. Ein Ausschnitt. Die Bundesrepublik zeigt sich nach 30 Jahren relativ erfolgreicher Existenz, die an ihrem Beginn sich niemand so positiv hätte vorstellen können, innerlich verunsichert. Man kann über das Ausmaß dieser Verunsicherung und erst recht über deren Ursachen verschiedener Meinung sein. Das Faktum selbst ist unübersehbar. Es ist eine Hypothek, mit der die unter äußerlichen Gesichtspunkten bisher so stabile und lebenstüchtige zweite deutsche Demokratie in ihr viertes Jahrzehnt geht. Kurt Sontheimer, Professor in München, ist einer von vielen Autoren, die sich zum 30. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland zu Wort gemeldet haben. Nichts Geringeres steht derzeit zur öffentlichen Debatte als die Verteidigung der Republik. Doch während die einen darunter die angemessene Antwort des Rechtsstaates auf die radikale bis terroristische Herausforderung begreifen, sehen die anderen die Republik gerade dadurch in Gefahr, dass man sich mit bestimmten gesetzlichen Mitteln und Verfahren des Extremismus und Terrorismus besser zu erwehren sucht. Für die einen ist der Staat durch eine radikale Linke bedroht, die sich die Überwindung des Systems zum Ziel gesetzt hat. Für die anderen kommt die offene und latente Gefahr ausschließlich von rechts. Die verunsicherte Republik heißt schlagwortartig Kurt Sontheimers Standortbestimmung der Bundesrepublik heute in der dritten Phase ihrer Existenz. Nach der Ära Adenauer, nach der Zwischenphase Erhard und der Großen Koalition Kiesinger-Brandt in der dritten der sozialliberalen Ära. Studentenrevolte, Ostpolitik, Tendenzwende waren politische Themen der letzten 10 Jahre. Und heute noch einmal ein Sontheimer Zitat. Es sind neue Probleme zutage getreten, die indirekt mit der kulturellen Revolution zusammenhängen, die seit den 60er Jahren vor allem die junge Generation erfasst hat. Der Terrorismus, das Verlangen nach neuen, alternativen Lebensformen und einer besseren Lebensqualität, das extrem sensibel gewordene öffentliche Bewusstsein gegenüber der Umweltbedrohung, die erneute Entfremdung zwischen Geist und Macht, zwischen Intellektuellen und Politikern, die nur zwischen 1969 und 1972 vorübergehend aufgehoben zu sein schien, das vergebliche Bemühen, die Schatten einer bösen Vergangenheit endgültig zu bannen, und schließlich die anhaltenden Probleme im Wirtschaftsleben und dem noch immer sensiblen Bildungsbereich. Ziemlich genau das ist der Katalog unserer Regelnachfrage. Nach 30 Jahren nachgefragt. Wie ist der Zustand der Bundesrepublik heute? Ist diese Bundesrepublik wirklich der beste und freieste Staat, den es hier auf deutschem Boden gegeben hat? Die erste Antwort gibt Dolf Sternberger, emeritierter Professor für politische Wissenschaft an der Universität Heidelberg, früher ein paar Jahre lang Präsident des Deutschen PEN, Leitartikler der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zunächst die Verfassung. Es ist die freieste Verfassung, insofern sie die sichersten Garantien der Grundrechte enthält. Und es ist auch die beste Verfassung im Vergleich mit der Weimarischen, das ist ja die einzige, die man eigentlich sinnvollerweise vergleichen kann, deswegen, weil sie bessere Garantien für kraftvolle Regierungen und ein funktionierendes parlamentarisches System geschaffen hat. So dann die Verfassungswirklichkeit. Im Vergleich mit den ersten 10 oder 20 Jahren des Lebens dieses Verfassungsstaates Bundesrepublik Deutschland kommt mir vor, dass diese 70er Jahre eine ernste Probe auf die Haltbarkeit und auf den Willen zur Aufrechterhaltung und zur Verteidigung dieser Verfassung gebracht haben, als es vorher der Fall war. Wenn man so zurückdenkt an die 50er Jahre, dann war das ja eigentlich vergleichsweise eine idyllische Epoche. Die Konflikte, die jetzt entstanden sind, teils durch die Studentenrevolte und ihre Folgen, teils durch den Terrorismus, teils auch durch die kolossale Ausbreitung des Gedankens und der Organisation von Bürgerinitiativen im Zusammenhang mit der Atomkraft neuestens, sind insgesamt genommen eine schärfere Erprobung dieses Verfassungssystems, als sie überhaupt bisher da gewesen ist. Das ist die konservative Variante. Die Linksliberale des Stuttgarter Politikprofessors Martin Greifenhagen, Autor des neuen Buches Ein schwieriges Vaterland, auf die Frage, ob die Bundesrepublik der freiheitlichste Staat sei, den die Deutschen je hatten. Ja, das kann man sagen. Jedenfalls, wenn man den gesamten Zeitraum des Bestandes der Bundesrepublik ins Auge fasst. Man kann natürlich noch genauer nun innerhalb dieses Zeitraumes fragen, wann hatten wir denn den freiesten Staat innerhalb der letzten 30 Jahre? Und da gibt es Leute, und das sind sogar Linke, die sagen, unter Adenauer hatten wir den freiesten Staat oder zur Zeit der Großen Koalition. Jedenfalls heute schon nicht mehr. Ich finde, dass man dieses Urteil jedenfalls sehr ernst nehmen muss und es Grund gibt, für uns diese Frage gegenwärtig sehr ernsthaft zu stellen. Leben wir noch in dem freiesten Staat auf deutschem Boden? Die unterschiedlichen Fragezeichen, die hinter beiden Antworten stehen, lassen sich zusammenfügen zu der Doppelfrage: Ist dieser Staat eigentlich gefährdet? Sei es durch Terroristen mit ihren Bomben, sei es durch Polizisten mit ihren Computern. Zunächst wieder Dolf Sternberger. Durch Terroristen mal sicher. Im Übrigen ist eine kontrollierte Ansammlung von Daten über diejenigen Gruppen oder diejenigen Individuen, die potenziell eine Verfassungsfeindlichkeit erwarten lassen, eine natürliche Konsequenz der Gefährdung, die wir nun wirklich in der blutigsten Weise erfahren haben durch die Terroristen und übrigens auch durch andere Arten von Kriminalität. Man kann nicht gleichzeitig jammern über die Zunahme der Kriminalität und insbesondere also der ideologischen Kriminalität im Falle des Terrorismus und gleichzeitig darüber jammern, dass die Leute kontrolliert werden von den Behörden und von den Kriminalämtern und vom Verfassungsschutz. Das eine fordert das andere, da gibt es kein Ausweichen. Ich kann auch nicht verstehen, warum dann, wenn man also in Bezug auf die Einstellung im öffentlichen Dienst den Biografien nachgeht, nicht wahr, der Bewerber und die Unterlagen sammelt, und dass dieselben Leute, die diese Nachprüfung veranlassen, dann gleichzeitig in der Öffentlichkeit jammern, es werde geschnüffelt. Eine Nachprüfung ist immer ein Geschnüffel, daran ist gar nichts zu ändern. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben. Was meinen Sie mit den gleichen Leuten? Welche Leute meinen Sie? Ich dachte in diesem Fall an Willy Brandt. So, dann wieder Martin Greifenhagen. Das Ausmaß der Bedrohung wird ja verschieden zu beurteilen sein. Einmal unter schlicht polizeilichen und kriminalistischen Gesichtspunkten. Darüber kann ich nichts sagen. Ich kann die Gefährlichkeit der Terroristen und der Anschläge, die wir wohl weiter befürchten müssen, nicht abschätzen. Was das innenpolitische Klima angeht, so meine ich, dass wir durch terroristische, wie soll man sagen, Gesinnung oder das, was man früher das Umfeld nannte, das ideologische Umfeld der Terroristen, nicht gefährdet sind. Jedenfalls nicht mehr gefährdet sind als durch die Gegenreaktionen auf der Seite einer doch stark repressiven Sicherheitspolitik, wie wir sie erlebt haben und wie sie sich jetzt denn wohl eher abschwächt. Ich meine, die Sorge davor, dass gleich der ganze Staat über den Deich geht. Zum Schluss dieses Hörpanoramas Geschichte nur noch zwei Streiflichter gewissermaßen. Über die jüngste Geschichte der Bundesrepublik, über den Sturz Helmut Schmidts und über die Wende zu Bundeskanzler Helmut Kohl, zur konservativ-liberalen Regierung Kohl-Genscher von 1982-83, ist es trotz Kiesling, Flick und neuerlicher Nachrichtendienstaffären zu früh, charakteristische Entwicklungen herauszuarbeiten. Was die Regierungszeit Helmut Schmidts angeht, so war er vor allem in seinen letzten Amtsjahren ein in seiner Partei zunehmend ungeliebter Kanzler. Der von ihm initiierte NATO-Doppelbeschluss, die Nachrüstung, entfremdete ihn von einem immer größer werdenden Teil seiner Partei. Während seiner Amtszeit gewann die Friedensbewegung an Stärke und die Grünen zogen vermehrt in die Parlamente ein. Wer war Helmut Schmidt? Wo liegt seine Bedeutung? Einen der ersten Versuche, diese Fragen zu beantworten, stellte der britische Journalist Jonathan Carr an. In seinem Buch Helmut Schmidt, Econ Verlag, das der Publizist Helmut Lindemann im politischen Buch besprach. Aufschlussreich ist, dass Helmut Schmidt ein verhinderter Architekt ist, dem die Umstände von Krieg und Nachkriegszeit nicht erlaubt haben, diesen Wunschberuf zu ergreifen. Die künstlerische Komponente seines Wesens darf bei der Beurteilung des Politikers Schmidt nicht unterschätzt werden. Das erste Kapitel des Buches liest sich wie der Auftakt zu einer echten Biografie. Es reicht bis zu Schmidts 35. Lebensjahr und endet 1953 mit seiner Wahl in den Bundestag. Von diesem Punkt an ändert das Buch seinen Charakter. Es wird zur Chronik der politischen Entwicklung, in deren Mittelpunkt der Autor freilich immer Helmut Schmidt sieht. Wir begegnen dem jungen Abgeordneten Schmidt-Schnauze, dem Hamburger Innensenator und Sieger über die Sturmflut von 1962, dem Verteidigungspolitiker aus Neigung, dem erfolgreichen Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion während der Großen Koalition. Alle diese Stationen in Schmidts Leben sind eingebettet in das politische Geschehen jener Jahre. Und dasselbe gilt für die folgenden Stationen, als ihn sein Weg über das Verteidigungsministerium, das Finanzministerium und das sogenannte Superministerium für Finanzen und Wirtschaft schließlich ins Bundeskanzleramt führt. Es sei noch einmal gesagt, eine anschaulicher geschriebene und besser lesbare Chronik jener Jahre auf so knappem Raum liegt zurzeit nicht vor. Etwa die Hälfte des nur reichlich 250 Seiten starken Buches ist dem Aufstieg an die Spitze gewidmet. Die zweite Hälfte schildert dann die Jahre von Helmut Schmidts Kanzlerschaft. Auch diese Einteilung erscheint angemessen. Trotzdem bleibt am Ende die Frage unbeantwortet, wer ist eigentlich dieser Helmut Schmidt? Das muss wohl auch dem Autor aufgefallen sein, der in einem nur 4 Seiten langen Nachwort Bilanz zu ziehen versucht. Ihm ist zuzustimmen, wenn er in einem Vergleich der ersten 5 Bundeskanzler Erhard und Kiesinger als Übergangskanzler bezeichnet und neben Schmidt nur Adenauer und Brandt gelten lässt. Adenauer habe die Bundesrepublik entschlossen im Westen verankert, während Brandt auf soziale Reformen im eigenen Land und eine Wiederversöhnung mit Osteuropa gedrängt habe. Dann fährt Carr fort. Schmidt konsolidierte in schweren Zeiten, was seine Vorgänger geschaffen hatten, steuerte sein Land mit fester Hand durch die ökonomischen Stürme, die auf die erste Ölkrise folgten, und gewann eine entscheidende Schlacht gegen den Terrorismus. Dem ist ebenso zuzustimmen wie folgendem Urteil des britischen Beobachters: Schmidts beständige Führung, seine klarsichtige Verteidigung der politischen Mitte gegen Träumer und Fanatiker trugen dazu bei, seinem Land Stabilität und mehr Achtung im Ausland zu gewinnen. Das ist richtig und das ist nicht wenig. Aber wer ist dieser Helmut Schmidt, dem solche Verdienste nachgerühmt werden dürfen? Darauf gibt das Buch keine Antwort, obwohl es keineswegs nur Heldenverehrung betreibt. In dem kurzen kritischen Nachwort ist auch zu lesen, dass die letzten Jahre der Ära Schmidt das Versprechen der früheren nicht erfüllten. Und ferner lesen wir dort, zumindest zwei seiner wichtigen Vorhaben konnte Schmidt in seiner Amtszeit nicht erreichen. Trotz seiner jahrelangen Bemühungen erzielten die Supermächte kein Übereinkommen über eurostrategische Raketen. Und das europäische Währungssystem kam über seine erste Phase nicht hinaus. Was der kritische Leser dieses Buches, der aufgrund des Titels eine eigentliche Biografie erwarten darf, vermisst, ist so etwas wie ein Psychogramm des dargestellten Menschen und Politikers Helmut Schmidt. Warum hat dieser bedeutende Politiker, dem man das Prädikat Staatsmann nicht vorenthalten sollte, so wenig Verständnis für die Friedensbewegung und für die Grünen im weitesten Sinne aufgebracht? Warum hat er sie fast ausnahmslos für wirklichkeitsfremde Spinner gehalten, auch wenn er das nicht immer ausgesprochen hat? Wie steht es um den evangelischen Christen Helmut Schmidt, den es ja auch gibt? Warum hat dieser im eigenen Lande ungewöhnlich populäre und in der übrigen Welt aufs höchste bewunderte Politiker kaum jemals Kontakt zur jungen Generation gesucht oder gefunden? Jonathan Carr zitiert an einer Stelle aus einer Rede, die Helmut Schmidt im März 1981 vor der Kant-Gesellschaft über Moral, Pflicht und Verantwortung des Politikers gehalten hat. Dort sagte er unter anderem, Gleichgewicht ist eine notwendige Bedingung. Es muss hinzukommen die Friedensgesinnung, der Wille zur Mäßigung dem anderen gegenüber, der Wille aufeinander zuzugehen, der Wille miteinander zu reden und dabei auch zuzuhören, wenn der andere spricht. Es muss der Wille und die Fähigkeit zum Kompromiss hinzukommen. Es muss hinzukommen der Wille zur Kooperation. Schmidt und mit ihm Jonathan Carr beziehen diese Sätze auf die weltpolitische Konstellation, was ebenso richtig wie nötig ist. Sie gelten aber natürlich auch für die Innenpolitik. Es ist zu fragen, ob Helmut Schmidt weitergekommen wäre, wenn er diese Grundsätze auch gegenüber seinen innenpolitischen und zumal seinen innerparteilichen Widersachern praktiziert hätte. Nun ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Buch über einen lebenden oder über einen bereits gestorbenen Politiker schreibe. Man soll ja, wie Solon sagt, keinen Menschen vor seinem Tode glücklich preisen. Man soll auch den Stab nicht vorzeitig über ihn brechen. Wir wissen nicht, ob und auf welche Weise Helmut Schmidt noch einmal ins politische Geschehen eingreifen wird. Das ist zwar nicht wahrscheinlich, aber auszuschließen ist es auch nicht. In der britischen Heimat unseres Autors kennt man bei Gestalten des öffentlichen Lebens den Begriff einer sogenannten definitiven Biografie. Eine solche endgültige Biografie des fünften deutschen Bundeskanzlers will und kann das vorliegende Buch nicht sein. Aber vielleicht liegt sein Reiz gerade darin, dass es den Leser ein wenig unbefriedigt lässt und ihn anregt, weiter darüber nachzudenken, wer dieser Helmut Schmidt eigentlich ist. Eine der, was die deutsche Geschichte angeht, leidenschaftlichsten Kontroversen in der Amtszeit Helmut Kohls bislang war die Frage, wie der 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, der Tag der Kapitulation am 8. Mai 1985, zu begehen sei. Kohl entschied sich, zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen zu besuchen und den Soldatenfriedhof in Bitburg, wo auch SS-Mitglieder begraben liegen. Vor diesem umstrittenen Besuch war auch die Frage aufgetaucht, ob der 8. Mai 1945 ein Tag der Niederlage oder ein Tag der Befreiung gewesen sei.